Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Heute zur Veranstaltung der Islam als Bindeglied zwischen Antike und Abendland. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte könnte man zu der Auffassung kommen, der Islam habe nichts mit Europa zu tun. Weder mit Europas Gesellschaft noch mit der Kultur, schon gar nicht mit der Wissenschaft. Dass aber viele Texte der antiken Wissenschaften erst über den Islam und die Übersetzungsfolge griechisch, arabisch, lateinisch den Weg nach Europa gefunden haben und Europa sehr wohl geprägt haben, wird meistens nicht berücksichtigt. Wenn es um solche Fragen in der Religionswissenschaft geht, dann gibt es in Hannover den Experten, und ich freue mich sehr, dass der heute hier ist und wir ihn für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Peter Hampel. Ganz kurz zu Herrn Professor Antes, und ich kann nur ein paar Stichpunkte aus dieser reichhaltigen Vita nennen. Er studierte Religionswissenschaft, katholische Theologie und Orientalistik in Freiburg und Paris. Er leitete fast 40 Jahre das Institut für Religionswissenschaft hier an der Leibniz-Universität. Und seine Spezialgebiete sind neben Methodenfragen in der Religionswissenschaft vor allem aktuelle Probleme der islamischen Ethik. Er hat zahlreiche Publikationen verfasst, zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Er hat das Gasthörenden- und Seniorenstudium von Beginn an begleitet, ist seit dem Beginn der Sommeruni dabei, Förderer unseres Vereins Campuskultur und vieles, vieles mehr. Wie Sie wissen, Herr Professor Antes war schon von Beginn an der Sommeruni dabei. Wir haben einige Beiträge auch aufgezeichnet. Es gibt auf unserer Internetseite www.sommer.uni-hannover.de auch ein Archiv. Dort können Sie die Video- und Audioaufzeichnung noch mal anschauen und anhören. Wir werden auch heute eine Audioaufzeichnung machen, sodass Sie da später auch noch einmal reinhören können. Ganz kurz zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Sie sind in diesem Vortrag mit Seminarcharakter zum Mitdenken und Mitdiskutieren und Fragen auch aufgefordert. Und jetzt wünsche ich Ihnen spannende Einsichten und anregende Diskussionen zum Islam als Bindeglied zwischen Antike und Abendland. Bitte, Herr Professor Antes. Meine Damen und Herren, zunächst darf ich mich bei Herrn Bertram für die freundlichen Worte der Begrüßung bedanken und sagen, dass ich gerne gekommen bin. Noch ein Test, ist das laut genug? Auch für die letzte Reihe. Ich sehe, da nickt jemand nicht. Ist das vielleicht doch nicht ganz laut genug? Zum Ablauf wurde bereits angedeutet, dass wir also gegen 11 eine Pause machen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich den Morgen in 3 Blöcke einteile und nach jedem Teil auch eine Möglichkeit zu Nachfragen oder kurzen Einschätzungen oder so etwas gebe. Und zwar wollte ich zuerst mich mit einem Thema, mit dem ich nicht so kompetent vertraut bin, beschäftigen, nämlich mit Mathematik und Naturwissenschaften in der Überlieferung für Europa. Dann im zweiten Block mit der Medizin, ein relativ umfangreiches Thema in der islamischen Tradition. Und im dritten, mit dem, was am naheliegendsten, allerdings dann auch am problematischsten ist, Philosophie und Theologie. Ich werde also sehen, dass wir das auch zeitlich so hinkriegen, dass die Pause nicht an der unpassendsten Stelle stattfindet. Herr Bertram hat in seiner Einführung bereits gesagt, dass heute der Eindruck vermittelt wird, vorzugsweise durch die Medien, dass der Islam kulturell von Europa total verschieden sei und wenig Gemeinsames mit Europa aufweist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Überzeugung in der Wissenschaft eine andere. Vor allen Dingen in Frankreich gab es Vertreter wie Anatole oder Caradevaux, die sehr betonten, dass der Islam ein Bindeglied oder Übermittler der antiken Kultur an Europa gewesen ist. Allerdings, und dem will ich heute auch widersprechen, haben sie gemeint, dass diese Rolle ausschließlich eine Vermittlerrolle sei und die Muslime ihrerseits keinen eigenen Beitrag dazu geleistet haben. Mein Ziel heute ist zu zeigen, dass auch die Muslime aktiv in dieser Diskussion beteiligt waren, oder präziser die arabische Kultur, und dass wir sozusagen Erben sind von einem Vermittlungsprozess, der nicht ausschließlich aus der Antike stammt, der aber die Grundlage dafür bildet, dass es überhaupt das moderne Europa geben konnte. Ich möchte vorweg vor diesen drei Blöcken noch kurz ein paar Bemerkungen machen zur kulturellen Ausgangsposition, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Es ist sicher so, dass zwar Mekka zur Zeit der Entstehung des Islam ein kulturelles und auch ein religiöses Zentrum war, aber vermutlich nicht die Hochkultur hatte, mit der wir normalerweise die Verbindung sehen zur Antike und speziell zum Byzantinischen Reich. In Klammern gesagt möchte ich hier die Frage auch auslassen, ob Mohammed überhaupt existiert hat. Das wird ja neuerdings in der Wissenschaft stark diskutiert, wobei ich sagen muss, ähnlich wie bei Jesus, glaube ich, dass er existiert hat, weil das die einfachste Erklärung wäre, weshalb es die Religion gibt. Nämlich alle anderen bleiben immer bei der Frage auf der Strecke, wer das wann, warum erfunden haben soll und wie das erfolgreich in Umlauf gesetzt wurde. Deshalb lasse ich diese Frage hier aus und gehe mal davon aus, dass es Mohammed tatsächlich gab. Und dass die Religion, die er brachte, im 6. bzw. 7. Jahrhundert dann auf der arabischen Halbinsel, also im Gebiet des heutigen Saudi-Arabien, entstanden ist. Wobei, und das habe ich ja in früheren Veranstaltungen schon deutlich gemacht, der Islam selbst sich als Fortführung und Vollendung der prophetisch-biblischen Offenbarung begreift und von daher sich in die Tradition der biblischen Offenbarung stellt, diese als vollendet aufgreift und neu interpretiert und von daher relativ nah dem Judentum und im Christentum verwandt ist. Bekanntlich ist Mohammed im Jahre 632 gestorben. Zu seinen Lebzeiten hatte zwar der islamische Stadtstaat von Medina schon die Stadtgrenzen überschritten und ist bereits vorgedrungen, einmal in die Heimatstadt von Mohammed Mekka, hat die integriert in diesen islamischen Staat im Kern, also das, was in der Fachsprache heute die Umma heißt. Aber das islamische Kleinreich, wenn ich das einmal so nennen darf, ist nicht über den Rahmen dieser arabischen Welt der arabischen Halbinsel hinausgekommen. Das geschieht erst nach dem Tode Mohammeds, dann allerdings rasant. Mohammed, um das nur symbolisch zu markieren, ist im Jahre 632 nach Christus gestorben und im Jahre 732, also 100 Jahre später, standen die Muslime in Tours und Poitiers. Sie hatten in diesen 100 Jahren bereits ganz Nordafrika, Spanien und Teile von Südfrankreich erobert und sind dann berühmt in der Schlacht von Tours und Poitiers gestoppt worden. Und Ähnliches passierte im Übrigen nach Osten. Sie haben also ganze Bereiche des Vorderen Orients überrollt und standen bis an die Grenzen von Indien. Innerhalb von 100 Jahren. Es ist bekannt und wird immer wieder wiederholt, obwohl es dadurch nicht richtiger wird, dass der Hauptgrund für diese Ausbreitung angeblich die Ausbreitung der Religion mit Feuer und Schwert war und eine kriegerische Haltung erklären soll, warum dieser Erfolg so eindrucksvoll vonstatten ging. Auch wenn man davon ausgeht, dass zur Zeit Mohammeds die arabische Halbinsel etwas mehr bevölkert war als heute, wird man mühelos nachrechnen können, dass ein derartiges Eroberungskonzept oder eine Eroberungsstrategie mit den wenigen Einwohnern der dortigen Halbinsel nicht zu machen war. Es zeigt sich beim näheren Hinsehen, dass das Ganze nur möglich war, dank der Kollaboration und Kooperation mit lokalen Gruppen, die ihrerseits mit den jeweils herrschenden Verhältnissen unzufrieden waren, sodass also, wie man in der theologischen, kirchengeschichtlichen Fachsprache sagt, die abweichenden Heretiker im Christentum ebenso Steigbügelhalter für die Ausbreitung des Islam mit dem Ziel der Abkehr von der lokalen bzw. also übergeordneten Macht waren wie die Juden, die ihrerseits etwa mit dem Byzantinischen Reich wenig im Sinn hatten oder auch zum Teil die persische Herrschaft bekämpfen wollten. Es ist also, wenn man so will, die Ausbreitungsgeschichte des Islam zugleich eine Häresiegeschichte des Christentums und mit Blick auf den Osten, ich kann das jetzt nur abgekürzt sagen, eine Untergangsgeschichte des Manichäismus, der ja bis nach Zentralasien, bis ins 10., 13. Jahrhundert hinein erfolgreich existierte und im Übrigen die einzige Weltreligion ist, die historisch untergegangen ist. Die Ausbreitung war vermutlich gar nicht groß konzipiert. Sie ergab sich mehr oder weniger, weil man merkte, dass man nicht auf den Widerstand stieß, mit dem man vielleicht gerechnet hatte. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Charles-Emmanuel Dufourcq, allerdings nur auf Französisch unter dem Titel L'Europe médiévale sous domination arabe, in dem man nachlesen kann, wie vorsichtig die Truppen des Islamischen Reiches einzelne Ortschaften in Spanien sukzessive unter ihre Herrschaft brachten, sodass eigentlich nur noch in wenigen Handstreichen die restlichen Gebiete zu erobern waren. Was mit dieser Ausbreitung des Islam einhergeht, und damit komme ich jetzt zu dem, was uns hier interessiert, ist, dass der Islam, wie immer kulturell am Anfang das konzipiert war, in Gebiete eindrang, die höchste zivilisatorische und kulturelle Blüten hatten. Das Byzantinische Reich war geprägt von den Gedanken der Antike, die längst im Westen Europas nach dem Untergang des Weströmischen Reiches mehr oder weniger brach lagen. Und auch in Iran und dann bis an die Grenzen Indiens gab es eine ganze Reihe kultureller Einflüsse, die zeigten, dass die dortigen Kulturen den Neuankömmlingen des Islam weit überlegen waren. Und die Neuankömmlinge hatten immerhin die geniale Idee in dem Zusammenhang, wie vor ihnen schon die Römer bei der Eroberung Griechenlands, sich die kulturellen Errungenschaften der Eroberten zu eigen zu machen und nicht zu zerstören. Auf diesem Hintergrund spielt gerade das antike Erbe eine zentrale Rolle. Es waren die Kalifen, vorzugsweise Harun al-Rashid, der mit Karl dem Großen Kontakte aufnahm und hatte. Und dann vor allen Dingen al-Ma'mun, der von 813 bis 833 regierte, die sich für dieses griechische Erbe interessierten und Gelehrte an ihren Hof holten, die sich damit beschäftigen sollten. Das Interesse an dieser Kultur war so stark, dass man sogar sich bemühte und teilweise mit Erfolg erreichte, Manuskripte aus dem antiken Erbe vom Byzantinischen Reich abzukaufen, um sie innerhalb des Islamischen Reiches studieren und übersetzen zu können. Die dadurch entstandene Kultur wäre einseitig apostrophiert, wenn wir sie die islamische Kultur nennen würden. Präziser ist der Ausdruck die arabische Kultur. Und Herr Bertram hat schon in der Einleitung darauf hingewiesen, dass die Übersetzungen eine zentrale Rolle spielten, wobei wir hinzufügen müssen zu dem, was er sagte, dass es meist nicht Übersetzungen waren, die direkt aus dem Griechischen ins Arabische vorgenommen wurden, sondern häufig über einen Umweg, nämlich das Syrische, eine semitische Sprache, von der viele behaupten, sie sei dem ähnlich, was Jesus als Muttersprache gesprochen habe. Jedenfalls eine Sprache, die kulturell im orientalischen Christentum eine zentrale Rolle spielte und als Liturgiesprache bis heute immer noch praktiziert wird, zum Teil jedenfalls bei den Maroniten, bei den Chaldäern, bei den syrischen Christen und so weiter. Wobei allerdings in Klammern gesagt sein muss, aber das ist nur für Spezialisten, dass diese Sprache des Syrischen in drei Alphabeten existiert. Die sind nicht völlig unlesbar, also von dem einen zum anderen, aber doch deutlich abweichend. Und vor allen Dingen auch ihre Vokalisierung ist je nach Kontext im Chaldäischen anders als im Estrangulo oder dann im Sachto. Von daher spielt gerade die christliche Bildung, die antike Formierung in einer anderen semitischen Sprache des Syrischen eine zentrale Rolle für die Übermittlung der Begrifflichkeit ins Arabische. Vielleicht haben Sie in dem Zusammenhang einmal gehört, dass es eine sehr umstrittene, aber nicht völlig abwegige Interpretation bestimmter Begriffe im Koran gibt von einem und einem anonym publizierenden Orientalisten orientalischen Ursprungs, nämlich von Luxemburg, der in der syro-aramäischen Lesart des Koran manche Wörter, die im Koran zu finden sind und für deren Erklärung auch die arabischen Kommentatoren Probleme haben, eine syrische Wurzel vermuten. Das Interessante in dem Zusammenhang ist, ich will nur zwei Beispiele nennen, die Sie sich wahrscheinlich mühelos merken können, dass er vor allen Dingen die strittigen Begriffe dabei verwendet und der Meinung ist, dass beispielsweise das, was wir immer mit Schleier übersetzen, syro-aramäischen Ursprungs sei und der Keuschheitsgürtel hieße. Und das, was wir immer mit diesen Paradiesjungfrauen identifizieren, in Wirklichkeit ein syro-aramäisches Wort sei, das weiße Weintrauben meint. Also da ist dann natürlich das, was sie im Paradies bekommen, abweichend von dem, was die Krieger im IS im Augenblick erwarten. Wichtig in dem Zusammenhang ist eben, dass wir diese Nähe zwischen der syro-aramäischen Kultur und der arabischen Kultur sehen. Hinzu kommt natürlich auch noch eine sprachliche Nähe zwischen dem Hebräischen und dem Arabischen. Gestern Abend war im Haus der Religionen ein Vortrag über Nächstenliebe aus jüdischer und muslimischer Sicht. Und da wurde deutlich, dass vor allen Dingen das Vokabular semantisch sehr miteinander verwandt ist. Allerdings, der Hinweis auf Luxemburg macht auch deutlich, dass es durchaus Fälle gibt, wo das sehr auseinanderfallen kann. Das mag Ihnen etwas merkwürdig erscheinen. Zur Erläuterung möchte ich nur zwei kleine Beispiele nehmen. Eines aus dem arabisch-hebräischen Bereich und eines aus dem deutsch-englischen. Fange ich mal mit dem letzten an. Rein sprachlich, im Sinne also der Semantik, ist Gift im Deutschen und im Englischen miteinander verwandt, aber wie Sie sich leicht denken können, von Inhalt her sehr verschieden. Ähnliches gilt für den hebräisch-arabischen Bereich. Bekanntlich ist nach der Tradition der Christen Jesus in Bethlehem geboren. Liest man diesen Namen hebräisch, Bethlehem, dann heißt das Brothausen, Lechem das Brot. Die Araber nennen die Stadt auch Bethlehem, aber Lachem, semantisch genau dieselbe Wurzel wie bei Lechem, heißt auf Arabisch das Fleisch. Danach ist er in Fleischhausen und nicht in Brothausen geboren. Was vielleicht in Klammern gesagt eine Beziehung darstellt, obwohl das umstritten ist, warum sozusagen beim Abendmahl das Brot für das Fleisch Christi steht. Irgendwie ursemitisch sind die beiden eng miteinander verwandt. Also was ich sagen will ist, es ist gut, wenn wir vor allen Dingen mit Blick auf diese Kultur davon ausgehen, dass es sich um eine arabische Kultur handelt, bei der Christen, Juden und Muslime zusammenwirken, um möglichst viel Wissen zusammenzutragen, das aus den antiken Quellen ihnen zugänglich gemacht wird. Und in diesem Kontext ist dann auch jenes Hadith zu verstehen also ein Ausspruch, der vermutlich in diesem Fall Mohammed in den Mund gelegt wurde später, dass der Islam das Wissen schätzt, auch wenn man es aus China holen muss. So heißt es im Hadith. Damit komme ich zum ersten Block, der diese Frage sozusagen gleich anspricht, nämlich die Frage nach Mathematik und Naturwissenschaften. Ein Zeitgenosse dieses Mahmud, der vermutlich nach 846 gestorben ist, ist der in der Wissenschaftsgeschichte sehr bekannte und hochgeschätzte Al-Khwarizmi. Ich schreibe das mal an, bei aller Problematik der Umschrift. Irgendwo hat er dann noch auch keine. Ja. Und da jetzt, also es geht nicht lange. Die Umschriften sind ja immer etwas kompliziert. Lassen wir das mal so stehen. Khwarizmi. Der heißt auf Lateinisch Algorithmus. Und ihm hat man auch im Grunde genommen den Terminus des Algorithmus gewidmet, obwohl er damit nicht unmittelbar was zu tun hat. Aber diese Tatsache unterstreicht, welche Bedeutung er insgesamt in der Kulturgeschichte hat. Auf ihn gehen in der Mathematik wohl drei Dinge zurück, nämlich die Einführung überhaupt der arabischen Zahlen, deren nicht arabischer Ursprung erkennbar wird am Schreibmodell des Schriftsinns. Wie Sie wissen, schreibt man ja die semitischen Sprachen von rechts nach links. Auch im heutigen Arabisch ist es noch üblich, dass wenn man dann Zahlen hat, die größer sind, also bis 25 oder vielleicht 330, wo es nur drei Zahlen sind, die kann man auch von hinten her schreiben. 0, 3, 3. Aber wenn Sie 7.685.317 schreiben wollen, dann müssen Sie in der arabischen Schrift sozusagen ein Loch kreieren und dann wie bei uns die Zahlen von links nach rechts schreiben. Und dann schreiben Sie wieder von rechts nach links weiter im Text. Dieses Indiz ist schlagender Beweis dafür, dass eben die Zahlen importiert sind, kulturell. Sie sind zum Teil wohl aus dem Griechischen, aber zum größeren Teil vermutlich auch aus dem Indischen. Und das Prinzip, und jetzt komme ich zum zweiten entscheidenden Punkt von Khwarizmi, das er eingeführt hat, ist, dass er die Schreibweise der Zahlen, die, wie wir es bis heute tun, auf 10 Symbole reduziert hat. Nämlich 1 bis 9 und die 0, die neu eingeführt wurde. Und mit Hilfe dieser 10 Symbole lässt sich jede beliebige Größenordnung von Zahlen schreiben. Mehr hat man nicht. Inzwischen beim Computer weniger, aber das braucht uns jetzt nicht interessieren. Das heißt, der eigentliche Gewinn gerade, der hiermit verbunden ist, ist, dass das Zahlensystem deutlich vereinfacht und damit praktikabel gemacht wurde und die Einführung der Null es ermöglichte, sozusagen über das hinauszugehen, was etwa in den römischen Zahlen als Rechenmodell möglich war. Die Null kehrt in ihrer arabischen Sprachform bei uns im Wort Ziffer wieder, denn auf Arabisch heißt 0 Ziffer. Auch das französische Zero ist wahrscheinlich abgeleitet von diesem Ziffer. Und von daher zeigt sich, wie also gerade in der Mathematik ein Eigenprodukt der arabischen Kultur eine zentrale Bedeutung hat. Denn das, was hier Charismi vorlegt, geht über das hinaus, was er von den Griechen übernommen hat und hat bis heute die Frage einerseits stellen lassen, andererseits aber nicht klären können, ob hier indische Einflüsse eine zentrale Rolle gespielt haben oder nicht. Wie dem auch sei, ist der wesentliche Beitrag zur Mathematik bis heute in unserer Alltagsrechnung eben das System der Dezimalzahlen und der Null in ihrer Verwendung. Darüber hinaus gibt es gerade im Bereich der Mathematik dann unter den Schülern des Charismi und bei ihm selbst die ersten Gleichungen. Das Wort für Gleichung im Arabischen ist Al-Jabr, aus dem unser Wort Algebra abgeleitet ist. Auch hier haben wir den orientalischen Ursprung unmittelbar sichtbar. Und was ebenfalls eine große Rolle spielt, ist dann die Geometrie, vor allen Dingen die euklidische Geometrie, die über die Übersetzungen aus dem Griechischen über das Syrische oder ohne es ins Arabische gekommen sind und erst aus dem Arabischen dann ins Lateinische übersetzt wurden. Und vor allen Dingen in den erheblich von der islamisch-arabischen Kultur beeinflussten Gegenden Siziliens und speziell Spaniens mit der Übersetzerschule in Toledo den Weg ins europäische Mittelalter gefunden haben. All diese Gelehrten, ich habe jetzt nur einen genannt, ich erspare Ihnen das, was man neudeutsch Name-Dropping nennt, und zähle also jetzt nicht zig Namen auf, die Ihnen nichts sagen. All diese Gelehrten waren normalerweise keine Spezialisten im heutigen Sinne, sondern sie waren Universalgelehrten. Insofern verwundert es nicht, dass Al-Khwarizmi sich darüber hinaus auch mit Astronomie beschäftigt hat. Der Begriff Astronomie in diesem Zusammenhang ist etwas schillernd. Er hat im Grunde genommen zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen aus heutiger Sicht. Er beschäftigt die Menschen mit Fragen der Sternenkunde, die vor allen Dingen in zwei Bereichen von großer Bedeutung sind, nämlich zum einen zur Orientierung in der Welt für Nomaden wie für Seeleute, die sich an den Sternen orientieren und ihre Wege finden. Und zum anderen zur Festlegung auch bestimmter religiöser Festkalender, für die man ja eben gerade die Mondphasen genau kennen musste. Sie wissen, das islamische Jahr ist ein Mondjahr, 11 Tage kürzer als unser Sonnenjahr und infolgedessen auch so ausgestattet, dass die Monate des islamischen Jahres über die Jahreszeiten hinweg sich verschieben. Und deshalb war in diesem Jahr 2016 der Ramadan im Sommer. Nächstes Jahr ist er etwas früher, bis er dann irgendwann wieder in den Winter kommt und im Laufe von 33 Jahren wieder dort steht, wo er heute ist. Deshalb braucht man also genaue Berechnungen und die hat man auch in der Astronomie durchgeführt. Allerdings ist diese Astronomie, Und da kommt die andere Bedeutung und Sichtweise hinzu, nicht immer frei von magischen Vorstellungen der Astrologie. Astrologie war als Komponente der Astronomie über Jahrhunderte eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte in dem Zusammenhang nur auf die Habilschrift von Gustav Adolf Schöner verweisen zur Astrologie, wo er zeigt, dass auch Isaac Newton nicht nur als Astronom, sondern auch durch astrologische Werke bekannt ist. Allerdings muss man sagen, was Newton angeht, sind letztere viel weniger ediert worden als seine astronomischen Schriften. Aber ein jüngst erschienener Bericht über Newton macht deutlich, dass noch Hauptwerke zur Astrologie aus der Feder von Newton, also einem immerhin im Dialog mit Leibniz stehenden, anerkannten Naturwissenschaftler, auf ihre Edition warten. In der islamischen Welt ist das etwas umstrittener gewesen. Es gab zwar Leute, die mit Astrologie sich beschäftigt haben, und dazu gehört auch dieser Chorasmi und einige seiner Schüler. Es gab aber auch Leute wie Ibn Sina, also der in Europa bekannte Avicenna aus dem 10. Jahrhundert, der die Astrologie völlig abgelehnt hat mit dem Argument, es ließe sich davon nichts beweisen. Er meinte damit, und hat in dem Sinn auch einen durchaus modernen Approach, nichts empirisch Gesichertes beweisen. Zu den Wissenschaften, die ebenfalls eine zentrale Rolle spielten, gehörte wieder mit einer doppelten Zielsetzung die Chemie. Auch hier spielt die Chemie eine doppelte Funktion. Zum einen die magischen Praktiken dessen, was wir in Europa, nachdem wir zwischen Chemie und Alchemie unterschieden haben, die Alchemie nennen. Und andererseits eben die richtige Chemie auf der Suche meistens nach einem Problem, das auch Europa über lange Zeit wohl durch die Lektüre dieser arabischen Schriften bedingt beschäftigt hat, nämlich die Frage, wie man aus Kupfer Gold macht. Ein nicht lösbares Problem, obwohl interessant ist aus der heutigen Sicht, dass ja im Periodensystem Kupfer und Gold eng nebeneinander liegen und von daher der Gedanke, gerade dieses zu Gold zu machen, naheliegender ist als irgendein anderes Metall. Ich will noch einen letzten Bereich aus dem Bereich der Naturwissenschaften erwähnen, damit wir auch noch etwas Zeit zum Diskutieren haben, nämlich die Biologie. Auch hier spielen gerade die antiken Vorbilder in den orientalischen Texten eine zentrale Rolle. Wichtig sind in dem Zusammenhang drei Bereiche: die Pflanzenheilkunde, die Vorstellung von der Heilkraft der Natur und die Vorstellung von der Zoologie, beziehungsweise also der Bereich der Zoologie. Es gibt gerade in der arabischen wissenschaftlichen Literatur der klassischen Zeit eine Fülle von Werken über Pflanzen und deren Eigenschaften bzw. auch deren Rahmenbedingungen für gutes Wachsen. Angeregt sind diese Werke durch die antiken Schriftsteller und deren Texte, die ja auch normalerweise eben sich mit vielen Wissensgebieten beschäftigen. Aber um auf den Anfang zurückzukommen, als ich sagte, dass die französischen Orientalisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemeint haben, der Islam hätte nur die Überbringerrolle gespielt ohne Eigenleistung, muss man sagen, dass gerade im Bereich der Biologie sehr viele Werke verfasst wurden, die die Kenntnis über Pflanzen weit über das hinaus entwickelt haben, als was man vorher kannte. Das hängt zum Teil natürlich auch geografisch damit zusammen, dass ganz andere Zonen und Breiten eine Rolle spielten. Pflanzen etwa aus dem Bereich des usbekischen oder tadschikischen islamischen Reiches natürlich andere Flora und Fauna voraussetzen, als sie in Griechenland und Kleinasien waren. Teilweise gilt das natürlich auch für Südeuropa. Und die Naturbeobachtungen der arabischen Autoren waren sehr genau, teilweise auch bis in die zeichnerischen Darstellungen des Ganzen. Hinzu kommt etwas, auf das wir gleich nochmal im Zusammenhang mit der Medizin zu sprechen kommen, dass gerade die arabische Wissenschaft dem eine besondere Stellung einräumte, was wir modern Psychosomatik nennen. Die Gärten waren nicht nur irgendwelche Gartenfantasien, sondern die hatten vom Konzept her die Aufgabe, dem Menschen seelisch Wohlbefinden zu bereiten. Alles, wie das da angeordnet wurde, vom Wasser über die Pflanzen zu den Gerüchen und auch der Musik, die da gespielt wurde, hatte primär die Aufgabe, das Wohlbefinden des Menschen zu steigern und ihm sozusagen eine Art Vorgeschmack aufs Paradies zu vermitteln. Und der dritte Bereich ist nun nicht botanischer, sondern animalischer Kultur. Es gibt gerade aus dieser Zeit auch eine Fülle von Werken über Tiere und deren Haltung. Ganz besonders und an erster Stelle wären hier natürlich die Werke zu der Falkenzucht zu nennen. Aber generell gilt, dass diese Werke insgesamt eben das Wissen auch im Bereich der Zoologie enorm gesteigert und für Europa fruchtbar gemacht haben. Ich fasse diesen ersten Teil jetzt damit zusammen, dass ich sagen möchte, ich hoffe gezeigt zu haben, dass der Islam, die islamische Kultur, offen war für antikes Erbe und dass man dafür alle eingebunden hat, die irgendwelche brauchbaren Kompetenzen diesbezüglich aufwiesen. Damit ist gemeint, sprachlich, dass wenn sie Griechisch konnten oder wenn sie Syrisch konnten, sie als Übersetzer sehr willkommen waren, dass man systematisch gesucht hat, die Werke der Antike zu vervollständigen und durch Ankauf eben so reich zu werden, dass man dieses Erbe auch tatsächlich in Besitz nehmen konnte. Und das vor allen Dingen dann mit Blick auf Mathematik, Astronomie, Chemie und Biologie einerseits die Vorbilder eine zentrale Rolle spielten, aber andererseits auch die Gedanken dieser Vorbilder unter Rückgriff oft auch auf andere Kulturen und Lokaltraditionen, ich nenne jetzt also hier nur das Beispiel Indien, so zu erweitern, dass auch ein eigener Beitrag dadurch zustande kam, der es wert war, dann nach Europa weitergereicht zu werden. Und es ist natürlich müßig, darüber nachzudenken, was ohne diese Kultur in Europa, in Westeuropa entstanden wäre. Aber sicher ist, dass die westeuropäische Wissenschaft des Hochmittelalters große Teile ihrer Kenntnisse diesem arabischen Erbe verdankt. An dieser Stelle will ich jetzt mal den ersten Block abschließen und fragen, ob dazu Fragen sind. Ja, bitte. Wenn Sie von Astronomie gesprochen haben, dann gibt es doch sicher auch eine Wechselwirkung zu Ptolemäus. Ja, also in der Astronomie ist ganz klar, dass natürlich die Werke von Ptolemäus übersetzt wurden und verwendet wurden. Also alle antiken Vorbilder, soweit man sie überhaupt kannte, sind eingesetzt worden. Und es ist interessant, gerade in diesem Block, dass sich auch die Theologen nicht eingemischt haben, um irgendwas in diesem Bereich zu bremsen. Wir werden gleich sehen, dass das nicht für alle Bereiche gilt. Wobei wir allerdings hinzufügen müssen, dieses Wissen wurde in eigenen Institutionen, etwa in der von Al-Ma'mun, also 813 bis 33 regierte er, gegründeten Dar al-Hikma, der Weisheitsschule, wenn man so will, in Bagdad verbreitet und gelehrt, nur nicht an den theologischen Hochschulen. Also das war fast wie in der heutigen Uni eine deutliche Trennung zwischen der Theologie, etwa wenn wir in Europa mal die französische Universität nehmen, in der es keine theologischen Fakultäten gibt, Straßburg mal ausgeklammert, dann haben wir eine ähnliche Situation. Also die Uni macht sozusagen ihre Wissenschaft und die Theologen betreiben ihr Handwerk in eigenen Institutionen. Und bezogen auf Mathematik, kosmische Überlegungen und Beobachtungen etwa der Astrologie oder dann auch in Chemie und Biologie spielte das Theologische keine große Rolle. Aber die orientalischen Vorbilder, soweit sie existierten, die Werke des Ptolemäus, waren voll rezipiert. Andere Punkte? Ja, bitte. Das Verbot des Schweinefleischgenusses hat eher den biologischen oder zoologischen Hintergrund. Also, das ist eine sehr interessante Frage, die jetzt nicht in diesen Werken, von denen ich hier rede, verhandelt wird. Nämlich die Frage, ob also das Schweinefleischverbot etwas Biologisches hat. Interessant ist, dass wenn wir auch im Judentum die Diskussion uns ansehen, wir feststellen, dass bis zum 19. Jahrhundert niemand zoologisch oder biologisch oder medizinisch argumentiert hat. Das beginnt erst im 19. Jahrhundert und hat vermutlich als Hintergrund, dass es einfacher erschien, sich mit diesem Verbot zu rechtfertigen, als es theologisch zu begründen. Das ist so wie heute, wenn Sie dann sagen, also man lädt irgendjemand ein in der Fastenzeit und sagt, trinken Sie einen Wein. Und dann sagt diese Person, nein, ich faste. Dann guckt man etwas überrascht und dann kommt gleich der Nachsatz, ja, nicht, wie Sie denken, religiös, sondern aus medizinischen Gründen. Und das ist dann immer akzeptiert. Es gibt ein Buch, Blick aus Mandelaugen, eine Japanerin in Deutschland, die schreibt unter anderem in diesem Buch, offensichtlich essen die Deutschen überhaupt nichts, weil es ihnen schmeckt, sondern nur, weil es gesund ist. Denn überall, wo man etwas angepriesen bekommt und es ablehnt, kriegt man gesagt, essen Sie es, doch ist doch so gesund. Und die einzige Möglichkeit, wie sie sich dem entziehen, ist, dass sie sagen, ich vertrag's nicht. Sie können nicht sagen, aus religiösen Gründen. Nicht? Und wenn sie dann keine Spargel essen, ist es immer noch am besten zu sagen, ich habe Probleme mit der Asparaginsäure. Das glaubt jeder. Währenddem, wenn man sagt, ich mag's nicht, kommt jeder und sagt, ja, das ist doch so gesund. Und bei Religion ist das auch so, also diese Argumentation lässt einem zweifeln, dass das der wahre Grund ist. Vermutlich sind da ganz andere Zauberriten im Spiel. Wir wissen, dass aus einer Stelle, aus Rashomra, bezogen auf diese Vorschrift in der hebräischen Bibel, also dem, was die Christen das Alte Testament nennen, wo es heißt, du sollst nicht das Böcklein in der Milch ihrer Mutter kochen, dass das ein Zauberritus in Rashomra war, von dem man sich durch ein entsprechendes Tabuisierungsverbot distanzieren wollte. Das wissen wir natürlich nicht in allen Bereichen, aber in vielen scheint das zuzutreffen. Also medizinische Gründe dafür gibt es wohl nicht. Und im Übrigen, dass es Trichinen gibt, weiß man ja auch erst seit dem 19. Jahrhundert. Ja, bitte. Herr Professor, wenn Sie erlauben, zwei kleine Bemerkungen. Bitte. Sie haben im Rahmen von islamisch-arabischen Wissenschaftlern viel großen Einfluss auf die europäische Wissenschaft hatten, haben zwei Namen genannt. Nach meiner Meinung sind die weder die Araber, auch eventuell würde ich die auch gar nicht zum Islamischen dazu zählen. Der Khwarizmi, der kommt aus dem Richtig. Der ist geboren in Ost-Iran, Richtig. Und heutzutage die Grenze zwischen Usbekistan und jetzige Afghanistan. Also der Name nennt auch, ist auch schon so, Khwarizmi, Rasmi, ja. Das heißt, derjenige, der aus Khwarizmi kam. Ne? Richtig. Und gläubig, ich glaube nicht, dass er auch gläubig war. Das würde ich nicht zur islamischen, arabischen Kultur zählen. Das Gleiche ist auch hier mit Al-Sina, der war auch aus dem gleichen Krieg. Richtig. Und der war auch bei den Arabern noch islamisch. Ja. Und jetzt noch eine Bemerkung zum Verhältnis zum Islam, zum Wissenschaft. Damals, als die arabische Armee an die iranische Grenze geriet und Medellin war damals die Hauptstadt des sassanidischen Großreichs, dann hatte, ich weiß nicht, der Befehlshaber von Ramazis, Ebnehi und etwas, ne, da hatte er einen großen Djundishapur-Bibliothek gesehen. Da hatte sich gewundert, so was in meinem Leben gesehen, denn der Djundishapur war damals eine von den großen Bibliotheken der damaligen Zeit. Da schickte er einen Gesandten zu Omar, der war der zweite Khalif nach Muhammad, und fragte, was wir damit machen sollen. Der Omar schickte den Gesandten zu uns, niederbrennen, wir brauchen keine Wissenschaft, wir haben ein, alles im Koran, alles was die Menschen brauchen oder wissen müssen, steht im Koran. Das ist der eigentliche Verhältnis von Islam zum Christen. Ja, also ich bin Ihnen dankbar für diese Präzisierung, die ich vielleicht gleich hätte sagen sollen. Also wenn ich habe ja schon mal gesagt, ich rede nicht von der islamischen Kultur, sondern von der arabischen. Und Sie weisen mit Recht darauf hin, dass Arabisch nicht meint die Araber. Denn Arabisch war damals eben die offizielle Hochsprache im Reich. Und in der Kultur des Islam spielen vor allen Dingen Perser eine sehr zentrale Rolle. Deren Muttersprache war eigentlich Persisch, aber sie schrieben in Arabisch. Es war so ähnlich wie im Mittelalter im Westen Europas, wo eben ein Theologe Lateinisch schrieb, egal was seine Muttersprache war. Es war sozusagen die Gelehrtensprache der Universität. Und deshalb können wir im Grunde genommen nur ausgehend von der Sprache sagen, es ist eine arabische Kultur. Das Ganze wird ja dann später zu einer iranischen Kultur und nachher zu einer türkischen oder osmanischen Kultur, wo eben auch alle möglichen Herkünfte diese Sprache verwenden, so wie sie das inzwischen in Europa haben, nicht? Also wo nach dem Latein dann über lange Zeit Französisch die dominierende Wissenschaftssprache war, dann war es Deutsch und inzwischen ist es Englisch. Und dabei spielt überhaupt keine Rolle, was die einzelnen Leute eigentlich an Herkunft haben. Ein zweites spielt in der Tat auch keine Rolle, aber das können wir nicht so genau auseinandernehmen. Nämlich die Frage, wie weit bestimmte Autoren, die da eine Rolle spielen, sich zu einer Religion bekannt haben. Bei Ibn Sina würde ich nicht glauben, dass er auch bei, bleiben wir mal bei Ibn Sina oder Averroes, die haben sich schon auch mit dem Islam auseinandergesetzt. Natürlich ist, und wir werden da auch noch drauf zu sprechen kommen, ist es in einem bestimmten religiös dominierten Milieu schwierig, einfach zu sagen, ich habe damit gar nichts im Sinn. Sondern man muss sich mit diesen Argumenten dann irgendwie auseinandersetzen und tut das auch. Und versucht, rationale Argumente einzuführen, die begründen, warum man abweicht oder warum man bestimmte Texte anders interpretiert. Es ist nicht die Aufgabe von mir als Religionswissenschaftler, jetzt sozusagen auch noch festzustellen, ob das jetzt richtige oder halbrichtige oder gar keine Muslime sind. Im Übrigen habe ich auch schon gesagt, da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die waren gar keine Muslime, nämlich die Juden und die Christen, die da mitspielten. Und sie haben mit Recht auch auf einen anderen Punkt hingewiesen, den ich nochmal unterstreichen möchte. Und auf diesen Punkt werden wir in dem dritten Block auf jeden Fall zu sprechen kommen, nämlich die Vorstellung, dass in einer Auseinandersetzung um Religion dann manche Gruppen, also heute würden wir sagen, die Fundamentalisten sagen, wir brauchen das alles gar nicht. Dieses Wissen ist eher schädlich. Es hat in Europa zum Beispiel religiöse Gruppen gegeben, die als die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurden, gesagt haben, also Schulfächer ist alles Unsinn. Lesen muss man, damit man die Bibel lesen kann und damit man Kirchenlieder singen lernt, kann man auch noch auswendig vielleicht. Aber dass jemand lesen lernt, um die Bildzeitung zu lesen oder gar den Playboy, das geht zu weit. Nicht? Sie haben also diese ganze Entwicklung natürlich auch in Europa parallel und es hat in mehreren Phasen der Geschichte auch die Bücherverbrennungen gegeben. Sowohl von islamischer Seite, aber auch von anderen Eroberern. Die Bibliothek in Alexandrien ist völlig abgebrannt und fehlt uns sozusagen auch in großen Teilen des antiken Wissens. Und es gab immer diese Leute, die gesagt haben, also es steht alles im Koran und das können wir uns alles sparen, was da andere irgendwie sich da zusammengedacht haben, dann lesen wir gleich das Richtige. Aber umgekehrt gab es eben auch, und darauf wollte ich hinweisen, als ich auf Al-Ma'mun zu sprechen kam und auf Nizam, den ich jetzt nicht so bedeutet, Nizam und Mulk, den ich nicht so herausgestellt habe, das wäre also Ende des 12. Jahrhunderts mit seiner Gründung einer ebenfalls bedeutenden Hochschule in Bagdad. Es gab eben auch Herrscher, die das anders gesehen haben. Und man mag es mögen oder nicht, Wissenschaftskultur ist in vielen Phasen der Geschichte abhängig von Herrschern. Wenn die das unterstützen, dann kann man das machen, wenn nicht, nicht. Und es gab also diese Phasen. Und wir werden gleich sehen, dass das sehr viel problematischer wird im Zusammenhang mit der Medizin. Gibt es noch Fragen, bitte? Eine Frage zur Vergewisserung. Diese frühen Eroberungszüge, wenn ich sie richtig verstanden habe, waren sie nicht so sehr religiös, missionarisch motiviert, sondern, wenn man so will, weltlich, aus Macht- oder Expansionsmotiven. Ja, das ist vielleicht zu scharf und zu eng gefasst. Wahrscheinlich sind sie einfach, jetzt sage ich das mal ganz salopp, in die Expansion hineingestolpert. Nachdem man angefangen hatte zu expandieren, stellte man fest, das geht alles wunderbar. Die sind alle ganz beglückt, dass wir kommen. Und vermutlich haben auch viele, ich möchte hier vor allen Dingen die heretischen Christen nennen, gar nicht gewusst, dass da eine neue Religion kommt, sondern die dachten, es ist mehr oder weniger das Gleiche, was sie auch haben. Und irgendwie ging das immer so gut voran, dass man sich plötzlich wunderte, dass man schon an Spaniens Grenzen stand. Und dann merkte man, da kann man auch einfach weiter marschieren. Und das Ganze lief ganz gut und man hatte auch gar keine Zeit, da groß irgendwelche Regierungen einzusetzen, sondern die Leute waren erstmal befreit. Es gibt Briefe, etwa der koptischen Bischöfe, die beglückt waren, dass eben die byzantinische Herrschaft beendet wurde. Vielleicht soll ich das mal mit Zahlen kurz belegen. Es war so, dass 628 die Byzantiner von den Persern Ägypten zurückerobert haben. Und sie hatten nichts Eiligeres zu tun, als eine Religionsverfolgung der Kopten anzufangen, weil die eben nicht dem Mainstream-Christentum des Byzantinischen Reiches entsprachen. Wenn Sie sich mal vorstellen, das Ganze ist ja ein bisschen entfernt von Istanbul, nicht? Kairo und so, bis sich das dann wohl so in die Tat hat umsetzen lassen, sind wir ungefähr bei 635, 37. Und 642 kommen die Muslime und schmeißen die raus. Das fanden die Leute toll. Dann waren die erstmal weg. Die Christenverfolgung war kein Problem. Und damit blieben die aber auch nicht im Land, diese Muslime, sondern die stellten fest, sie könnten weiter marschieren nach Libyen. Da waren die Donatisten und in Tunesien. Die waren auch ganz dankbar, dass sie vom Byzantinischen Reich befreit wurden. Und dann kommen sie nach Spanien. Da war gerade der Versuch im Gang, Spanien der römischen Herrschaft wieder zu unterstellen. Denn Spanien, das darf man nicht übersehen, war damals durch die Goten arianisch. Und die sogenannten katholischen Könige wollten das Rom unterstellen. Und in dieser Situation kommen die Muslime und beenden das Unternehmen. Gestoppt wurde der Islam dort, wo er entweder direkt auf das Byzantinische Reich und dessen wirkliche Ideologie traf, oder wo er auf die Romtreuen traf. Und deshalb ist Tours und Poitiers eine Grenze, denn da war durch die Taufe des Chlodwig das Bündnis mit Rom dort stärker. Und da werden sie gestoppt, da geht es dann nicht mehr. Aber solange sozusagen die Arianer und andere freischwebend darum kämpfen, ihre Unabhängigkeit zu erhalten, wird die Sache gefährlicher und da kommen die Muslime im richtigen Moment. Im Übrigen als historische Randbemerkung noch, ohne dass ich das jetzt vertiefen will, es wäre interessant, einmal die islamische Geschichte unter dem Aspekt anzugucken, dass sie immer dort auftraten und auch erfolgreich waren, wo ein Machtvakuum entstand. Das gilt ja bis heute. Wenn Sie die Sowjetunion im Zusammenbruch sehen, Überall, wo das Machtvakuum ist, sind die gerade im richtigen Moment präsent. Aber das führt uns jetzt weg. Wir bleiben also bei diesem ersten Teil. Da oben ist noch eine Bemerkung, bitte. Ja, also es gibt religiöse Vorbehalte, vor allen Dingen im Bereich der Philosophie und der Theologie. Sie fragen nach den heutigen Zusammenarbeiten. Es gibt, wenn wir diese Phase in den Blick nehmen, eine historische Diskrepanz, die ein Problem darstellt. Die Hochblüte dieser arabischen Kultur liegt ungefähr 100 bis 200 Jahre vor der europäischen. Das heißt, es werden die arabischen Werke ins Lateinische übersetzt, es findet aber kein Kontakt mehr statt. Der Austausch kann gar nicht stattfinden, weil die Hauptakteure auf der arabischen Seite längst tot sind. Von daher wird das Ganze eine Art Einbahnstraße. Und es wird weitergegeben, dieses Wissen führt dazu, dass die Araber, bis heute übrigens auch in den Lehrbüchern, der Meinung sind, sie hätten die moderne Welt geschaffen und die Europäer hätten dann so ein bisschen noch was dazu getan. Aber dieses bisschen ist ja der wesentliche Unterschied. Und leider hat der Rückfluss des Wissens nicht stattgefunden. Und deshalb ist es im Grunde genommen dann so, dass wenn wir die Gegenwart angucken, wir entweder den Fall haben, dass Leute auf diese alte Tradition zu sprechen kommen und die preisen und es toll finden, wenn wir die auch toll finden, aber es führt nicht weiter in der Sache, weil ja die europäische Wissenschaft über dieses Stadium hinausgeschritten ist. Oder sie müssen sich auf den heutigen Stand einlassen und dann nützt dieser Rekurs auf die Geschichte wenig. Das ist eine Tragik, die man nicht ganz aus den Augen verlieren darf. Im Grunde genommen könnte man sagen, der Stolz der Araber bestand darin, dass dieses Wissen weitergegeben wurde an Europa und dann folgte im 19. Jahrhundert eine Ernüchterung, als man erkannte, dass dieses Wissen weiterentwickelt wurde, ohne dass man selbst daran teilnahm und das mitbekommen hat. Wir haben eine ähnliche, also ich habe eine ähnliche Entwicklung als Student mitgemacht. Nur, das ist schneller abgefangen worden. Als ich habe ja mitgeteilt, Bertram hat ja aus meinem Leben berichtet, dass ich auch katholische Theologie studiert habe in Freiburg. Und meine Professoren in der Bibelauslegung, in Exegese, konnten normalerweise kein Englisch und waren davon überzeugt, die deutsche Exegese ist weltweit das Beste. Das können die Amerikaner dann bei uns studieren. Da können sie sich auch noch so ein paar unbedeutende Gedanken dazu machen. Aber das muss man im Kern nicht weiter verfolgen. Glücklicherweise kam es nicht dazu, weil man rechtzeitig merkte, die Amerikaner machen nicht nur ein paar unbedeutende Gedanken diesbezüglich dazu, sondern das entwickelt sich weiter in Richtungen, die dann auch Rückwirkungen auf die deutsche Exegese haben müssen. Insofern ist genau dieser Clash of Civilizations vermieden worden, der im Bereich der arabischen Wissenschaft zur europäischen entstanden ist. Gut, ich würde jetzt gerne den zweiten Block ansprechen, muss aber dann, glaube ich, die Diskussion auf die Pause, also Zeit nach der Pause verschieben. Bitte? Nicht in der Pause der Diskussion. Aber vor der Pause sage ich noch was in eigener Sache. Ich möchte also die Medizin jetzt nehmen. Natürlich war in der islamischen Tradition oder arabischen Tradition bekannt und schon durch die Erfahrungen, die man etwa mit jüdischen Ärzten und christlichen hatte, dass die griechische Medizin eine zentrale Rolle spielte für den Heilungsprozess der Menschen. Galenus und Hippokrates stehen jetzt gewissermaßen als die Standardnamen für dieses Problem. Und es ist zunächst problemlos gewesen, das zu übernehmen, sofern es sich um normale Krankheiten und deren Behandlung handelt. Also man hatte relativ weit entwickelt schon die Erfahrung mit Krankenhäusern, die auch bereits Abteilungen hatten, Chirurgie, Augenheilkunde, Ohrenheilkunde, innere Medizin und so weiter. Und man hatte, das habe ich ja schon anfangs gesagt, auch eine klare Vorstellung von den psychosomatischen Wirkungen, dass also im Grunde genommen das eine Rolle spielte, was wir heute eben in den Naturheilkundeverfahren und den Kuren gewöhnlich praktizieren. In Klammern gesagt ist das im Übrigen auch in der europäisch-nordamerikanischen Medizin nicht selbstverständlich. Es gibt ein Buch von Lynn Payer, Andere Länder, andere Leiden, wo sie zeigt, dass bei Kongressen etwa der Medizin in Frankreich, Großbritannien, USA und hierzulande unterschiedliche Diagnosen bei denselben Symptomen vorgestellt werden und sowieso unterschiedliche Therapien vorgestellt werden. Und darunter fällt unter anderem, dass man in Deutschland und in Frankreich davon überzeugt ist, dass die Natur Hilfestellung bietet bei der Heilung. Deshalb schickt man die Leute in Kuren. Währenddem in Amerika die Grundüberzeugung, die ist, der Mensch ist eine Maschine, die wird repariert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Naturheilkundemethoden braucht man nicht, hat dann allerdings ein Problem mit chronischen Krankheiten umzugehen, weil die nicht weggehen. Ich will das nur deshalb hier erwähnen, weil man daran sehen kann, dass also auch die sogenannte europäische Medizin bei weitem nicht so einheitlich ist, und das merken Sie ja heute, wenn Sie etwa Diskussionen haben um sogenannte Alternativmedizinen. Nicht? Da treffen Sie auf richtig dogmatisch festgefahrene Mediziner, die Ihnen sagen, es gibt nur die Medizin, das ist eine Wissenschaft, alles andere ist Humbug. Und dann gibt es die anderen, die eben sagen, ja, Akupunktur, das bringt was. Inzwischen hat er sogar die sogenannte Schulmedizin schon erkannt. Aber bei anderen Methoden ist das sehr viel umstrittener. Also von daher ist diese arabische Medizin sehr stark auch gerade diesem Phänomen der psychosomatischen Heilung zugetan, obwohl man nicht so genau weiß, wie die Mechanismen ablaufen, im Übrigen ja auch bis heute nicht, wie die Placebo-Untersuchungen gezeigt haben. Aber der eigentliche Knackpunkt, der liegt in drei Punkten. im Verhältnis zwischen der sogenannten arabischen Medizin und der prophetischen Medizin. Die prophetische Medizin geht davon aus, alles was geschieht, ist von Gott verursacht. Gott will eben, dass ich krank bin, und dann braucht der Mensch ihn da nicht ins Werk pfuschen. Gott hat auch entschieden vielleicht, dass ich krank sein muss. Und dann nützt nicht, und jetzt kommen wir zu der arabischen Medizin, die Quarantäne oder modern gesprochen auch nicht die Impfung. Die Prophetenmedizin geht eben davon aus, dass der Geist der Religion hier eine zentrale Rolle spielt. Und wir finden das auch in volksmedizinischen Praktiken bis heute, dass beispielsweise also jemand, der eine Krankheit hat, eben nicht zum Arzt geht, sondern zu einem Imam oder Hodja. Und der Hodja schreibt ihm, wenn er es klassisch macht, einen Heilungsvers aus dem Koran mit Tinte auf ein Papier, tunkt dieses Papier in ein Glas Wasser, sodass die Tinte runterläuft, und gibt ihm dieses Glas Wasser mit der Tinte des Koranverses zum Trinken, in der Hoffnung, dass die Heilung eintritt. Das mag in einzelnen Fällen auch funktionieren und lässt sich dann sogar wissenschaftlich als Placebo-Effekt definieren. Aber die galenische Medizin der Araber lehnt das natürlich ab. Sie sagt, wir müssen da ganz anders rangehen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der die Sache besonders kritisch macht, nämlich, dass man sagt, dafür müssen ausgeglichene Körperstrukturen hergestellt werden. Also die galenische Medizin ist ja weitgehend geprägt durch die Vorstellung, dass ein Gleichgewicht im Körper hergestellt werden muss. Ein Gleichgewicht zwischen warm und kalt, zum Beispiel. Das haben Sie noch heute, wenn Sie eine fiebrige Entzündung haben, dann legt man einen kalten Umschlag drauf, damit man sozusagen die Hitze mit der Kälte wieder zum Normalstand bringt. Und die galenische Medizin geht also sehr stark von diesem ausgeglichenen Zustand aus und will auf keinen Fall, dass sozusagen Extreme passieren. Und das hat eine konkrete Konsequenz gezeitigt, die immer wieder in Diskussionen geführt hat, bis heute auch problematisch ist, nämlich die Anwendung der galenischen Medizin setzt das Fasten im Ramadan außer Kraft. Im Ramadan ist ja bekannt, dass sozusagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also mal rein bildlich gesprochen, von dem Moment, in dem man einen weißen Bindfaden von einem schwarzen unterscheiden kann, bis zu dem Moment, in dem man das nicht mehr kann, weder etwas getrunken noch etwas gegessen werden darf. Auch nicht geraucht und so weiter, das brauchen wir jetzt nicht. Aber das ist natürlich ein Eingriff ins Gleichgewicht und eine riesige Herausforderung an den Körper und seine Leistungen. Und die galenische Medizin, auch der Araber, hat da immer Fragezeichen gemacht. Natürlich, und jetzt kommt sie in Schwierigkeiten mit der theologischen Vorgabe im Land, Natürlich musste man es dann einschränken auf ziemlich kranke Leute. Es gibt ja Dispensregeln. Nur die galenische Medizin geht eigentlich nicht von diesem Dispensfall aus, sondern sie findet es insgesamt verkehrt. Und das hat immer wieder Debatten ausgelöst, bis hin zur Frage, ob eigentlich diese Medizin nicht letztlich Teufelswerk ist. Und ein letzter Punkt, der die ganze Sache natürlich noch stärker in Frage stellt, ist der Wein als Heilmittel. Die klassische griechische Medizin kennt den Wein als Heilmittel. Es hat auch in der Fatwa-Geschichte, also den Grundsatzurteilen zum Islam und zum richtigen islamischen Verhalten, Momente gegeben, wo man gesagt hat, man darf Alkohol zu sich nehmen, wenn es medizinisch begründet ist. Der Hintergrund für diese Entscheidung war, dass man sagt, im Koran, zunächst ist ja nur die Rede im Koran von Wasser und Wein. Andere Getränke gibt es da gar nicht. Und dann ist der Wein verboten, weil die negativen Ereignisse überwiegen. Im Paradies gibt es Wein. Da ist das Negative beseitigt. Und das hat dazu geführt, dass man dann gesagt hat, ja, wenn aber das Positive überwiegt, wie in der Medizin, dann ist es auch zulässig. Deshalb fragen normalerweise Türken, bevor sie eine Reise antreten, ob man auch genügend Medizin mitgenommen hat. Sie meinen damit Raki als Medizin. Sie glauben gar nicht, wie viele Kranke es da gibt. Das ist keine Ausrede, sondern das ist ein Ringen um die Frage, wie man sozusagen mit diesen Forderungen umgeht. Und wir haben dieses Problem also durchaus im Islam. Es wird sogar behauptet, dass Khomeini jeden Abend ein Gläschen Raki getrunken hätte. Ich kann das nicht beurteilen, weil aus medizinischen Gründen allerdings dann auch ein entsprechend saures Gesicht dazu gemacht hat, wie es sich für die Einnahme von Medizin geziemt. In jedem Fall, wenn es so wäre, dann wäre es also durchaus legitim in diesem Zusammenhang und auch gerechtfertigt. Was wir daran sehen ist, dass wir es jetzt mit einer Art von Auseinandersetzung zu tun haben, die uns noch mehr beschäftigt im dritten Block, nämlich auf der einen Seite den Vorgaben der Religion und auf der anderen Seite den Erkenntnissen von Wissenschaft und dem Einbringen eben dieser. Die Zeit ist nun fortgeschritten. Ich möchte deshalb an dieser Stelle unterbrechen und Sie bitten, in der Pause sich vielleicht die Gedanken zu machen, die Sie dann in der Frage stellen. Man erfährt immer wieder Neues. Da habe ich auch erfahren, dass man bei YouTube einfach meinen Namen eingibt und dann kommen alle Vorträge. Und vor allen Dingen, was da interessant war, was ich erst gelernt habe und mir sagen ließ, ist, da wird sogar noch gesagt, wie oft es angeklickt wird. Und bei Bibel und Koran, das wollte ich doch noch mal sagen in dem Zusammenhang, das war bisher das Erfolgreichste. Und ich habe auch von allen möglichen Leuten, die ich nicht kenne, irgendwelche Fragen gekriegt. Die waren sind bei über 49.000 Klicks. Nicht? Es waren nur 200 Leute im Saal. Also insofern sieht man, es hat Breitenwirkung. Allerdings, wenn ich dann bei manchen Diskussionen bin, habe ich den Eindruck, Ich sei noch nie wo aufgetreten, es wird immer das gefragt, was schon das erste Mal gefragt wird. Gut, jetzt, apropos Fragen, steigen wir zum zweiten Frageblock ein. Gibt es dazu Fragen, die Ihnen gekommen sind in der Pause oder auch sonst? Also die Medizin sozusagen. Schön, dass das alles so klar war. Ja, bitte. Können Sie mir Beispiele nennen für Aufnahme und Weiterentwicklung im medizinischen Bereich, ähnlich wie im naturwissenschaftlich-mathematischen, im arabischen Wissenschaftszeitraum weiterentwickelt wurde und wo es Rückkopplungen einseitig oder beidseitig mit dem mitteleuropäischen Wissenschaftsentwicklungsraum gab? Also es gab keine direkten beiderseitigen Entwicklungen, weil das ja immer sozusagen rübergereicht und dann dort entwickelt wurde. Aber es gab deutliche Weiterentwicklungen im Bereich der Chirurgie. Man hatte also Operationen gewagt, die man vorher nicht hatte. Und in der späteren Zeit wurde das ja dann sehr ausführlich gemacht, obwohl es eigentlich verboten war, auch durch Künstler. Nehmen Sie nur Michelangelo, der dann Leichen sezierte, um zu sehen, wie er also entsprechend die Statuen macht. Besondere Entwicklungen gab es im Bereich der Augenheilkunde. Da hat man also große Entwicklungen feststellen können. Also habe ich mir sagen lassen, steht in den Büchern. Ich selber bin ja kein Mediziner. Und es gab auch Entwicklungen hinsichtlich der Diabeteskrankheit. Diabetes mellitus wurde ziemlich entwickelt in dem Zusammenhang. Und man hat auch Untersuchungen hinsichtlich von Erbkrankheiten dann gemacht, dass man überhaupt schon wusste, dass was vererbt ist und nicht beispielsweise von Gott direkt in jedem erschaffen wird oder so etwas. Und in diesem Bereich, auch die Knochen wurden weitgehend nummeriert und aufgezählt, was man in dieser Form vorher nicht kannte. Inzwischen ist ja die Anatomie so weit, dass man eigentlich gar nicht mehr drin promovieren kann, nicht? Wenn man nicht noch irgendeinen Knochen findet, der noch nie einer hatte. Also von daher muss man also sagen, ist gerade in diesem Bereich recht viel dazu gekommen. Andere Fragen? Ja, ich sehe zwar niemanden, aber ja, bitte. Sie hatten ja den Knackpunkt aufgezeigt zwischen den verschiedenen Perspektiven der galenischen Medizin und der prophetischen. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, haben Sie sich denn einigen können? Wenn einfach das System übersteht, also das ist ein Gleichgewicht und der Ramadan, wie haben Sie sich da einig geworden in der Geschichte? Man ist sich nicht einig geworden. Man hat das Problem weitgehend dadurch gelöst, dass vor allen Dingen die Medizin des Propheten sich durchgesetzt hat auf den Dörfern, wo die Krankenhäuser nicht waren, und in den Städten bei den Reicheren, die gingen einfach zur normalen Chirurgie oder Medizin, und manche, die besonders religiös orientiert waren, die haben dann darauf verzichtet und sind vielleicht dann gestorben. Also es gab in dem Sinn keinen totalen Ausgleich. Der Konflikt blieb bestehen. Und dieser Konflikt ist im Grunde genommen auch ein Grundkonflikt, der für die spätere Zeit und für den Umgang in vielen Bereichen gilt. Es gibt ein Buch, das 1991 erschienen ist, das ich nach wie vor für diese Thematik für zentral halte, von Johann Christoph Bürgel mit dem Titel Allmacht und Mächtigkeit. Das ist ein bisschen ein Wortspiel, Und dieses Buch hat im Grunde genommen zur Zielsetzung bei Beck erschienen, nicht mehr im Handel jetzt, nur noch an die Quas zu kriegen, aber in der Bibliothek ausleihbar, hat zum Ziel zu zeigen, dass es auf der einen Seite Kreativität im Islamischen Reich gab. Also ob durch Muslime oder keine, das spielt jetzt gar nicht diese Rolle, dass es sehr viel Kreativität gab und man auch sehr mutig voranschritt. Dass aber auf der anderen Seite manche Blüte abgebrochen wurde, weil Theologen intervenierten. Und weil sie meinten, das Ganze sei nicht kompatibel mit ihrer Interpretation des Islam und des Koran. Auch da muss man natürlich sagen, es gibt ja auch verschiedene Theologenschulen. Es gab Phasen in der islamischen Theologie jetzt, die sehr stark orientiert waren am Denken und am philosophischen Ergründen der Wirklichkeit. Und es gab Phasen, in denen das ziemlich abgebrochen wurde und sehr viel mehr die Koransätze dominierten. Wobei man auch da sagen muss, der Koran wie die Bibel und jedes heilige Buch der Menschheit ist unsystematisch. Das gefällt den Professoren meistens nicht, ist aber so. Und deshalb ist die Aufgabe der Theologie eigentlich daraus, etwas systematisch Verwertbares zu machen. Und das geht so, dass man normalerweise widersprüchliche Sätze, die man also als Widerspruch im logischen Denken erkennt, dadurch auflöst, dass man einen dieser Sätze zum nicht verhandelbaren Absoluten erklärt und den anderen relativ dazu deutet. Damit ist man natürlich nicht vor einem sogenannten Paradigmenwechsel gefeit, denn es kann jederzeit einer aufstehen, der den anderen Teil für absolut und nicht verhandelbar erklärt und dann das andere relativ dazu deutet. Von daher ist der Austausch von Theologien fast zwangsläufig geboten im Laufe der Geschichte. Ich gehe nicht ganz so weit, obwohl ich dem viel abgewinnen kann, wie Herr Rabbiner Lengel von der liberal-jüdischen Gemeinde hier, der sowohl gestern im Haus der Religion als auch bei früheren Gelegenheiten gesagt hat, heilige Bücher können eigentlich nur mit Hilfe von Interpretationen verstanden werden. Die Texte sind in sich zu widersprüchlich und die Frage, gerade im Islam, spielt eine Rolle und bringt uns jetzt zum dritten Teil. Welche Rolle, bitte? Welche Rolle spielt eigentlich die Vernunft bei der Auslegung von Religion und Philosophie? Es ist klar, dass die griechische Philosophie ausschließlich ihre Erkenntnisse aus Beobachtungen und dann vernünftigen Schlüssen aus der Wirklichkeit gezogen hat. Die Rolle der Vernunft ist dabei zentral. Und es ist die aristotelische Vernunft, die hier eine Rolle spielt. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu sagen, dass der Islam voll in diese westliche Tradition gehört. Anders als beispielsweise die indische oder ostasiatische, wo man durchaus sagen kann, die Universalität der Vernunft ist in Frage gestellt. Für den westlichen Bereich gilt eben weitgehend, dass wir Widersprüche mithilfe der Vernunft erkennen und dann entsprechend zu lösen versuchen. Nicht also das, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, dass bestimmte Sätze im Koran sich widersprechen, wenn man den einen gegen den anderen hält. Führt natürlich dazu, dass man die Frage stellt, ja was nun? Es hat eine Tradition gegeben innerhalb der islamischen Tradition, die das Problem dahingehend lösen wollte, dass man sagte, frag nicht wie. Bila kaif. Ohne wie. Das hat sich allerdings nicht lange gehalten. Irgendwie haben die Leute dann doch nachgefragt. Und gerade die frühen Entwürfe der islamischen Theologie sind typische Beispiele, wie die Vernunft zur Ergründung solcher geheimnisvollen Widersprüche Hilfestellung leisten soll. Und gerade an Aristoteles war gewissermaßen die Schulung erfolgt. Seine Werke wurden studiert und interpretiert, sehr viel mehr als Platon, der eher in der islamischen Mystik eine Rolle spielt, wobei man dazu sagen muss, dass zwischen Platon und Plotin meistens, also dem Neoplatonismus, nicht deutlich unterschieden wurde. Aber was eine zentrale Rolle spielte, waren beispielsweise die Dinge, die Kant später die Gottesbeweise nennt, bei Aristoteles. Also die Versuche zu zeigen, dass bestimmte Gedankengänge nicht ewig fortgesetzt werden können, sondern irgendwann ein Punkt gesetzt werden muss. Etwa, dass wenn es Bewegung gibt, es ein unbewegtes, bewegendes als Erstursache geben muss. Und jetzt kommt ein interessanter, zunächst sprachlicher und dann theologisch relevanter Punkt hinein. Wenn ich wahrscheinlich hier philosophisch gebildete fragen würde nach dem ersten Weg des Aristoteles, dann würden Sie vermutlich mir sagen, der führt zum ersten unbewegten Beweger. Und Sie würden nicht sagen, wie ich es gerade zitiert hatte, dem ersten unbewegten Bewegenden. Der Unterschied hängt mit den Sprachen zusammen, ist aber nicht irrelevant für den Inhalt. Das Griechische wie das Deutsche kennt Maskulinum, Femininum und Neutrum. Und bei Aristoteles steht das Neutrum. To kinon akineton, das unbewegte Bewegende. Das Arabische kennt nur Maskulinum und Femininum. Die Übersetzung dieses unbewegten Bewegenden ins Arabische musste also entweder feminin oder maskulin umgesetzt werden. Und in allen Fällen, wo man unentschieden ist oder wo was Allgemeines ist, wählt die arabische Sprache das Maskulin. Und daraus folgt dann, dass aus dem unbewegten Bewegenden der unbewegte Beweger wird. Zunächst ganz simpel sprachlich notwendig, aber im Kontext einer monotheistischen Religion ein Verweis auf Gott. Hier wird sozusagen der Aristoteles monotheisiert. Das lag nicht in seinem Interesse, vermutlich. Aber es war in diesem Kontext gar nicht anders zu machen, Und es war damit die Vorlage geliefert, um später in der christlichen Übersetzung in Toledo, und hier spielt ja gerade die spanische Übersetzerschule von Toledo eine zentrale Rolle, dieses maskuline Lesen des Aristoteles einzuführen und sozusagen bereits die monotheisierte Version dann christlich zu adaptieren. Das lief ja so stark dann im Mittelalter, dass man zwischen De Deo Uno und De Deo Trino dogmatisch unterschied, also zwischen den Aussagen über den einen und einzigen Sinn des Monotheismus Gott und den Aussagen über den dreifaltigen Gott. Wobei etwa dann in der Hochscholastik gesagt wurde, die Aussagen über den einen und einzigen Gott sind gemeinsame Aussagen von Judentum, Christentum und Islam. Das Christentum hat als Besonderheit dann noch den Teil über den dreifaltigen Gott. Aber der erste Teil ist philosophisch zugänglich und der zweite bedarf der christlichen Offenbarung. Es wurden sozusagen deutlich die Bereiche geschieden. Und im ersten Teil konnten alle mitmachen. Da konnte man sich genauso großzügig auf den arabisch gelesenen Aristoteles wie auf die jüdische und die islamische Tradition berufen, während dem, was das eigentlich Christliche angeht, die Aussage über Gott im Sinne des Innenlebens war dann reduziert auf die christliche Offenbarung, die keine Gemeinsamkeiten mehr mit den anderen hat und die auch nicht, und darauf kommt es an, durch die Vernunft erschlossen werden kann. Der erste Teil ist sozusagen die Vernunftbasis und bedarf zu einem großen Teil gar nicht vielleicht wirklicher Offenbarung. Der französische Theologe und Islamwissenschaftler Louis Gardet hat einmal gesagt, er meint, dass der größte Teil dessen, was die jüdische, die christliche und die islamische Theologie über den Monotheismus gesagt hat, unmittelbar ableitbar wäre im Sinne einer vernünftigen Deduktion aus der Idee des Monotheismus. Dazu braucht man in dem Sinn gar keine Offenbarung, meinte er. Er ist allerdings schuldig geblieben, das einmal deutlich zu explizieren und hat das mehr so als Vermutung geäußert. Aber wichtig in dem Zusammenhang ist eben, dass sozusagen durch die arabische Sprache und das Phänomen, dass hier nur männlich und weiblich existiert und Neutrum nicht vorkommt, schon die Monotheisierung des Aristoteles vorgelegt wurde. Und wie man weiß, hat der Aristoteles, als er übersetzt wurde aus dem Arabischen ins Lateinische, die gesamte abendländische Diskussion in Durcheinander gebracht. Es gab riesige Streitfragen, weil jetzt sozusagen der Platonismus in Gefahr war und nicht mehr weiter theologisch vertreten werden sollte. Die aristotelische Linke, um Bloch zu zitieren, hatte Triumphe gefeiert und eine riesige Debatte ausgelöst, die dann bekanntlich erst durch Thomas von Aquin in ein neues Konzept einer Christianisierung der Aristoteles-Texte gelöst wurde. Wobei Thomas von Aquin auch zugleich der war, der in einem gewissen Sinne die arabische Tradition abbrach, weil er nämlich bei der Lektüre des Aristoteles in lateinischer Übersetzung, die auf der Basis arabischer Texte gemacht wurde, Verdacht schöpfte, dass da an der einen oder anderen Stelle ein Übersetzungsfehler liegt. Und deshalb hat sich Thomas von Aquin den griechischen Text direkt ins Lateinische übersetzen lassen und ab dem Moment sozusagen auch die Brücke zwischen der Antike durch die arabische Kultur langsam zu einem Ende geführt. Der eigentliche Streitpunkt in der Auseinandersetzung mit Aristoteles im islamischen Kontext und jetzt auch unter Berücksichtigung der islamischen Theologen bezog sich auf zwei konkrete Punkte. Das war zum einen die Vorstellung von der Ewigkeit der Materie und zum anderen war es die Vorstellung von der Kausalität. Ich muss noch hinzufügen, bezogen auf den Menschen, die Vorstellung von der Auferstehung. Bleiben wir erstmal bei den Anfangspunkten, den ersten beiden. Aristoteles geht davon aus, dass die Materie ewig ist. Und dahinter steht ein Bild, das in der griechischen Tradition eine große Rolle spielt und das wir in etwa auch in der hebräischen Bibel beim ersten Schöpfungsbericht finden können. Nämlich, dass sozusagen die eigentliche Schöpfung nicht darin besteht, die Welt aus nichts zu erschaffen, das kommt erst später, sondern dass ein Chaos geordnet wird zu einem geordneten Schmuckstück, dem Kosmos gemacht wird. Mit dem Schmuckstück übersetze ich das Wort Kosmos, denn Sie kennen ja aus der Kosmetik das Wort Kosmein, schön machen, dass sozusagen die eigentliche Aktion dessen, was da hervorgebracht wird, darin besteht, dass ein Chaos zu einem Kosmos wird. Nicht ist damit verbunden die Vorstellung, dass es sich um eine Schöpfung aus dem Nichts handelt. Die Creatio ex nihilo, die kommt erst sehr viel später in die Debatte. Aber sie ist so früh in der Debatte, dass immerhin die islamischen Theologen dem Aristoteles und seinen Verfechtern vorwerfen, dass eigentlich dieser Text und diese Gedankenführung mit den Gedanken des Koran und der Schöpfung nicht vereinbar sei. Es gibt unter den Philosophen Leute wie Averroes, die versuchen zu zeigen, dass eigentlich im Koran auch nicht davon ausgegangen wird, dass es eine Schöpfung aus dem Nichts gibt. Und die dann glauben, sie könnten Aristoteles damit retten. Aber de facto muss man sagen, ist mindestens seit 200 vor Christus der Gedanke der Schöpfung aus dem Nichts, also einer unmittelbaren Inkraftsetzung der Wirklichkeit durch Gott, aus der Theologiegeschichte des Monotheismus nicht mehr wegzudenken. Und deshalb ist es also ein riesiges Problem, wenn Philosophen meinen, die Materie sei ewig. Ein zweiter Punkt, der damit eine Rolle spielt, ist, Auch die Frage, und die spielt nun sehr auf die Erkenntnisfähigkeit und die Vernunft an, nach der Gesetzmäßigkeit in der Welt. Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass der Mensch mehrere Versuche im Lauf der Menschheitsgeschichte unternommen hat, die Welt zu beschreiben. Vielfach mit Bildern. Und wie wir wissen, war das zwar poetisch und schön, aber nicht besonders hilfreich und wirkungsvoll. Erst als man damit anfing, sozusagen die Welt mit mathematischen Formeln zu beschreiben, ist ja das entstanden, was wir heute Naturwissenschaft nennen. Nun ist ja die Mathematik ist sozusagen die Grundlage für diese Beschreibungsmethoden ist, die menschlichste aller Wissenschaften insofern, als sie eine reine Abstraktion unseres Denkens ist. Die wird ja nirgendwo abgelesen, das kann man sozusagen alles über Denken herleiten. Dass nun genau die geeignete Methode sein soll, um Vorgänge in der Natur zu beschreiben, ist nicht selbstverständlich. Die Frage, die ja immer wieder gestellt worden ist und auch beantwortet werden muss, ist, dreht sich eigentlich die Welt tatsächlich nach unserer Mathematik? Die Gesetzmäßigkeit der Welt, alles, was wir da ableiten, ist das sozusagen zwangsläufig so. Und da kommt ein Element der islamischen Theologie ins Spiel, der sich für besonders typisch im Islam hält. Und das auch in einem gewissen Sinne die islamische Theologie von der jüdischen und der christlichen deutlich unterscheidet. Nämlich das Bemühen der Theologen, Gottes freie Handlungsfähigkeit zu retten. Es geht immer um die Frage, wie viel schreiben wir Gott vor, muss er das machen oder ist er frei, was anderes zu machen? Sie kennen das Problem bei der Freiheit des Handelns in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss er sozusagen die Gesetze der Natur berücksichtigen oder kann er sie auch brechen im Wunder. Und auf der anderen Seite muss er sozusagen den Automatismus des Abwägens der Taten, der Guten wie der Bösen, so berücksichtigen, dass das Ergebnis beim Wiegen entscheidet, ob man ins Paradies oder in die Hölle kommt, oder hat er die Freiheit, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Das heißt, in beiden Fällen geht es immer darum, Gottes Freiheit zu retten und ihn möglichst handlungsfrei zu machen. Das geht so weit, dass etwa Al-Ash'ari 925 gestorben, der Begründer einer bis heute sehr entscheidenden sunnitischen theologischen Richtung, eben der Ascheriten, die Frage aufwirft, ob Gott im Koran eigentlich hat sagen müssen, du sollst nicht lügen, weil das vielleicht das in sich Gute ist, wie Thomas von Aquin sagen würde. Oder hätte er auch sagen können, Lüge. Und die Antwort des Ash'ari ist eindeutig. Natürlich hätte er auch sagen können, man soll lügen. Er hat nun gesagt, man soll nicht lügen, also gilt das. Aber es ist sozusagen kein intrinsisches Argument für die Gültigkeit. In der europäischen Theologie vertritt diese Position bekanntlich die nominalistische Richtung. Danach hätte Gott auch was ganz anderes sagen können als das, was er gesagt hat. Und im Islam spielt das auch eine Rolle. Die offizielle Richtung des sunnitischen Islam ist stark aschamitisch ausgerichtet, also in diesem Sinne. Und wenig orientiert dann an den Diskussionen der Vernunft und dem, was einem einleuchtet. Allerdings bis heute, und das ist interessant, spielen diese mittelalterlichen Debatten eine zentrale Rolle. Ich habe mit Mitgliedern der Eugen-Bieser-Stiftung über einige Jahre ein Lexikon islamisch-christlicher Grundbegriffe zwischen der Eugen-Bieser-Stiftung und der Islamisch-Theologischen Fakultät in Ankara geschrieben und herausgegeben. Und bei vielen Debatten, die wir da geführt haben, im philosophischen Bereich, musste ich meinen christlichen Kollegen sagen, die alle Spezialisten mittelalterlicher Theologie waren, das kennt ihr doch alles. Das kommt genauso in der mittelalterlichen Theologie vor. Nur das Vokabular war natürlich nicht entsprechend übersetzt, weil die Dolmetscher ja gar nicht diese mittelalterliche Theologie kennen. Aber als ich denen dann erklärte, worüber die jetzt reden, war ihnen völlig verständlich, dass im Grunde genommen der eigentliche Abbruch dieses Kulturzusammenhangs zwischen Islam und Christentum erst mit der neuzeitlichen Theologie beginnt. Auf der Ebene des Thomas von Aquin kann man noch ganz gut mit Ghazali diskutieren. Das wird dann schwierig, wenn man sich sozusagen auf die Ebene von Hegel oder Nietzsche begibt. Erst dort geht der Weg kulturell völlig auseinander. Und in dieses nominalistische Modell gehört auch die Frage nach den Gesetzen der Welt. Vor allen Dingen Ghazali, 1111 gestorben, in der lateinischen Tradition Al-Ghazal genannt. Ghazali war es darum zu tun, die Freiheit Gottes unter allen Umständen zu retten. Und das ging so, dass er natürlich die Ewigkeit der Materie in Frage stellte und sagte, die Welt ist nicht nur von Gott geschaffen, sondern sie wird in jedem Augenblick neu geschaffen. Permanent ist sozusagen die Schöpfung durch Gott im Gange. Nun mag Ihnen nicht gleich auffallen, welche Konsequenzen das hat. Und deshalb nehme ich ein Beispiel, das bei Al-Ghazali selber steht, also nicht von mir erfunden ist, das möchte ich doch betonen in dem Zusammenhang, wo es um die Frage geht, wie es mit dieser permanenten Schöpfung zugeht. Folgendes Beispiel. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Stunden in diesem Saal. Immer noch sind Sie alle da und ich bin auch da. Weil Gott die Schöpfungsgewohnheit hat, uns in jedem Augenblick neu so zu schaffen, wie wir sind. Er könnte aber auch die Schöpfungsgewohnheit brechen, unterbrechen. Das wäre zwar ungewöhnlich, aber nicht unnatürlich. Und dann brauchten Sie sich gar nicht wundern, wenn ich jetzt, wenn die plötzlich statt meiner hier ein Hund rausrennt. Es wird Sie wundern. Im Sinne eines Wunders. Aber es bedeutet nur, dass Gott die Schöpfungsgewohnheit geändert hätte. So erklärt Rasali die Wunder. Nicht? Oder dass man plötzlich einem begegnet, den man noch nie gesehen hat. Auch das Beispiel steht bei Rasali, habe ich nicht erfunden. Dass man plötzlich einem begegnet, den man noch nie gesehen hat. Und sagt, wo kommst du denn her? Dann sagt er, ich bin der Apfel, der vorhin auf dem Markt verkauft wurde. Was damit deutlich gemacht wird, ist, dass sozusagen die Schöpfungsgewohnheit Gottes im Normalfall kontinuierlich ist. Aber in jedem beliebigen Augenblick, falls Gott es will, auch verändert und abgebrochen werden kann. Dann ersetzt er eben eine Schöpfungsgewohnheit durch etwas anderes. Und so erklären sich die Wunder. Es ist nicht das Außerkraftsetzen der Natur, sondern das, was wir traditionell Naturgesetz nennen, ist dann nichts anderes als die statistische Häufigkeit von solchen Schöpfungsgewohnheiten. Deshalb kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass wenn ich morgen zum Bahnhof gehe, dass auch der Zug fährt und nicht stattdessen ein Hund plötzlich auf den Bahnsteig rennt. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass in einem gewissen Sinne Gott berechenbar bleibt, aber seine Freiheit davon abzuweichen, darf nie in Frage gestellt werden. Und das hat die islamische Theologie dann über die Jahrhunderte natürlich sehr intensiv verfolgt und von der Philosophie letztlich entfernt. Philosophische Gedanken werden dann nur noch in Mystikerkreisen weiter verbreitet. Und die aristotelische Philosophie wird weitergereicht nach Europa, hat aber dann innerhalb des Systems nur noch einen eingeschränkten Wert. Es sei denn, man kommt auf Schulen zu sprechen, die in einem gewissen Sinne diese alte aristotelische Tradition fortsetzen. Deshalb können Sie nachlesen in dem Buch von Amirpour über die Schiiten, dass der sunnitische Islam daran festhält, dass gut ist, was Gott verordnet hat. Aber einkalkuliert, dass er auch das Gegenteil hätte verordnen können. Aus diesem Grunde kann man auch keine Schlüsse ziehen. Man muss immer gucken, ob es gerade verordnet wurde. Währenddem die schiitische Richtung dann darauf besteht zu sagen, es ist von Gott verordnet, weil es das Gute ist. Also das Gute an sich, ähnlich wie Aristoteles und Thomas von Aquin argumentieren würden, ist sozusagen der Auslöser für die inhaltliche Bestimmung. Und auch Gott hätte da nicht was anderes verordnen können. Sie merken, wie an dieser Stelle sozusagen die Religion mit der Philosophie einerseits in Konflikt gerät oder andererseits versucht, gemeinsame Wege zu gehen. Und ein Ähnliches gilt natürlich für die Frage der Auferstehung. Die Auferstehung des Menschen ist ein Problem, das der Aristoteles nicht kennt, das aber durch die theologischen Vorgaben hinein muss. Und die Anhänger der aristotelischen Philosophie lösen das Problem, indem sie die Auferstehung allegorisch erklären wollen. Oder metaphorisch. Also nicht real und schon gar nicht mit dem Körper. Die traditionelle islamische Theologie besteht aber darauf, dass der Mensch am Ende der Zeiten mit Leib und Seele aufersteht, auferweckt wird, neue Schöpfung stattfindet und er auf diese Weise ins Gericht geht. Auch hier hat sozusagen die Philosophie ihre Grenzen und die Theologie obsiegt. Wir sehen, dass vor allen Dingen in diesem Bereich die theologischen Vorgaben enorm eingreifen in das Denken. Es wird sozusagen eine Art freies Denken zugelassen, aber nur innerhalb des Rahmens, der durch die Religion vorgegeben wird. Und es ist bezeichnend, dass gerade die aus der aristotelischen Tradition kommentierenden wie Ibn Sina und Ibn Rushd, also Avicenna, lateinisch gesprochen, und Averroes, noch vor Al-Rasali weitergereicht werden in der Übersetzerschule von Toledo nach Europa, und im späteren Islam keine große Bedeutung mehr haben, weil die dogmatische Vorgabe ihnen den Handlungsspielraum so einschränkt, dass nur noch in bestimmten Zirkeln diese Überlegung, vor allen Dingen im Rahmen der islamischen Mystik, möglich ist. Wir haben also gesehen, damit fasse ich das letzte Kapitel in einem gewissen Sinne auch die vorhergehenden zusammen, dass der Islam einen Rahmen bot, der offen war für neue Gedanken aus anderen und vor allen Dingen vor und außer islamischen Kulturen. Dass aber Interferenzprobleme auftreten konnten, dort wo dieser Rahmen durch die Dogmatik gestört wurde. Und dass vor allen Dingen eben in zunehmendem Maße im Machtbereich der Theologie, speziell dann, wenn sie auch noch die Herrscher unter ihre Herrschaft brachte, klare Grenzen der Kreativität gesetzt wurden. Genau das ist ja das, was nachher in Europa in schwierigen Kämpfen zugunsten der freien Entfaltung des menschlichen Geistes entschieden wurde, gegen alle Widersprüche und Einsprüche der Religion. In diesem Sinne ist der Islam in der späteren Entwicklung dann auch nicht mehr allzu produktiv. Es gibt neue Phasen, vor allen Dingen im Bereich der Wissenschaft und der Literatur, wo wieder Neues aufgegriffen wird. Aber die eigentliche gemeinsame Basis zwischen Antike, Islam und Europa ist in diesem Sinne dann abgebrochen im 12. Jahrhundert. Dabei müssen wir aber sehen, dass die Muslime oder jedenfalls die arabische Kultur einen wesentlichen Beitrag auch zur Erweiterung dieses antiken Erbes geleistet hat und zudem das Ganze nach Europa zur Weiterentwicklung gereicht hat. Von daher ist der Islam tatsächlich ein Bindeglied zwischen Antike und Abendland. Und das Abendland, jedenfalls im Westen Europas, hätte sich sicher ganz anders natürlich unvorhersehbar wie entwickelt, wenn es dieses Bindeglied nicht gegeben hätte. Ich möchte an dieser Stelle meine Ausführungen jetzt abschließen und noch die Möglichkeit geben, Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja, jetzt sind Sie dran. Soll ja Seminarcharakter haben, wenn auch verspätet. Bitte schön. Sie gerade davon sprechen, dass der Abbruch der Beziehung im 12. Jahrhundert, also mit Thomas, stattgefunden hat, dann ist ja der Nominalismus, also Wilhelm von Ockham, dann nicht mehr in dem Bezug mehr zu sehen. Sie haben aber erwähnt, dass in der Arbeit auch ein Nominalismus stattgefunden hat und diese Entwicklung, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, also der Nominalismus, wie er in Europa, sagen wir mal, bis Luther bestanden hat, ist eine unmittelbare Folge der Gedankengänge, die auch aus der arabischen Tradition kommen. Nämlich eben diese nominalistischen Richtungen der ascharitischen Theologie. Insofern ist der Abbruch nicht so radikal, dass mit Thomas alles aufhört. Aber mit Thomas hört auf, dass man sozusagen die antiken Texte über die Araber bezieht. Zum ersten Mal lässt er sich sozusagen aristotelische Texte direkt aus dem Griechischen übersetzen. Das dauert dann aber noch länger, bis die alle nach Europa kommen und man in Europa anfängt, Griechisch zu lernen. Das ist ja erst im Humanismus der Fall. Also insofern müssen wir eine gewisse Zwischenphase nehmen. Aber der Streit zwischen Nominalismus und Realismus ist nichts anderes als der Streit zwischen den Philosophen und den Theologen innerhalb der islamischen Kultur vor Thomas gab. Also insofern setzt sich das fort. Aber der richtige Änderungsprozess, der beginnt dann, wenn man so will, dieser Abbruchprozess, der beginnt mit zwei verschiedenen Phänomenen, nämlich zum einen dem Humanismus und der Hinwendung zu griechischen Texten direkt, also allem dem, was man immer in Verbindung bringt mit dem Konzil von Florenz und der Eroberung von Konstantinopel 1453. Das Konzil von Florenz war ja für die westlichen Theologen 1439 bis 1442 ein Phänomen, mit dem die gar nicht mehr zurande kamen, denn die hatten gewissermaßen in den Geschichtsbüchern gelesen, dass es den Platonismus gab. Und jetzt hatten sie plötzlich Theologen vor sich, die in dieser Tradition lebten. Und 10 Leute haben sozusagen dann in Florenz die Renaissance erfunden, um in diesem Sinne da reinzugehen. Und dann die ganz andere philosophische Tradition, die eben mit Descartes beginnt, wo eben Descartes erklärt, alles darf bezweifelt werden. Und es nicht mehr heißt, außer den Themen der Religion. Und dann kommt die ganze neuzeitliche philosophische Entwicklung. Einer meiner Lehrer, Philosophieprofessor an der Uni in Freiburg, auch nicht vor 100 Jahren, sondern in meiner Studienzeit, der hatte noch 1963 in der Vorlesung im Auditorium Maximum der Albert-Ludwigs-Universität von Freiburg erklärt, dass mit Descartes der Teufel in der Philosophie beginnt. Das müssen Sie nicht glauben, aber er hat das gesagt und hat er sogar teilweise verlangt, dass das im Examen wiederholt wurde. Ja, das war noch eine autoritätsgeprägte Uni. Gut. Ja, Also insofern hoffe ich, die Frage beantwortet zu haben. Andere Fragen oder Punkte? Ja, bitte. Ja, bei der permanenten Schöpfung, was ist denn Krieg? Ist das eine Brechung? Ja, das ist nun eine sehr berechtigte Frage. Ich kenne keinen Text, wo diese Frage beantwortet wird. Die Frage lautet, was ist dann bei der permanenten Schöpfung Krieg? Aber ich kann Ihnen die Frage in einem anderen Zusammenhang vielleicht beantworten und dann hat man doch eine Art Antwort. Denn die Frage stellt sich ja auch bezogen auf die Sünde. Nicht? Und die Frage ist, wie kommt es überhaupt zur Sünde? Bei der permanenten Schöpfung stellt sich ja die Frage, hat das Gott gemacht, wenn da alles da ist? Und da gibt es eine sehr interessante Theorie, wenn Sie die in den Büchern nachlesen, verstehen Sie vermutlich gar nichts. Das ist die Theorie der Aneignung. Und ich glaube, viele der Autoren, die diese Theorie beschreiben in den Büchern, haben es auch nicht verstanden. Aber deshalb will ich es Ihnen erklären und dann verstehen Sie es sofort. Ja. Die Theorie der Aneignung geht also davon aus, dass man ja jetzt mal klären muss, wie es zustande kommt, dass ich sündige. Wer das eigentlich ist. Nicht? Und jetzt muss ich ja was nehmen, was auch eine Sünde ist. Also gehen wir mal davon aus, ich sitze zu Hause am Schreibtisch. Der Nachbar hat mich schon immer aufgeregt, aber heute ist es besonders schlimm. Und ich sitze im ersten Stock und denke, also jetzt reicht's mir, heute bringe ich ihn um. Ich muss ja sündigen, nicht? Das ist mein erster Gedanke. Ich bringe ihn um. Also stehe ich auf, renne in die Küche, rutsche auch nicht aus. Ja, Gott hätte mich ja fallen lassen können. Macht er nicht. Komme in die Küche, ziehe die Schublade auf. Dann hätte ja Gott meine Frau vorher vorbeischicken können, damit sie mit dem Messer in den Keller geht und irgendwelche Rüben schneidet. Nein, hat er auch nicht. Ich ziehe die Schublade auf und das Messer liegt drin. Also nehme ich das Messer raus, dann renne ich die Treppe runter. Auch da stürze ich nicht. Komme unten an, mache die Tür auf, ziehe das Messer, dann kommt nicht der Hexenschuss, sondern dieser Mensch stirbt. Die Frage, wer hat jetzt eigentlich den umgebracht? Gott oder ich? Denn in jedem Moment muss ja Gott einiges dafür besorgen, dass ich das machen kann. Und die Antwort, die man dann gibt, klassisch in dieser ascharitischen Schule, ist, Gott verleiht mir jeweils die Kraft, das zu machen. Aber die moralische Verantwortung übernehme ich. Ich eigne mir sozusagen die Taten an. Und dafür werde ich auch bestraft. Diese Theorie heißt offiziell in der islamischen Tradition, wenn Sie es mal in einem Lexikon nachlesen, Mulkasb. Oder Iktisab. Ja, falsch. Entschuldigung. Es hört gleich auf. Diese, und wenn Sie mal einen Test machen wollen, dann gucken Sie mal in einem Lexikon, in so einer Enzyklopädie auf Islam, unter Kasb oder Iktisab nach und versuchen zu verstehen, was der Autor meint. Im Prinzip ist es ganz einfach. Es ist eben die Frage, Im Mittelalter hat man in der lateinischen Theologie gesagt, das ist der Concursus Divinus Simultaneus. Also zu Deutsch, das gemeinsame Zusammenwirken von Gott und mir. Und Gott gibt mir die Kraft und er schafft das. Jetzt haben wir wieder die permanente Schöpfung, aber die Schuld übernehme ich. Und von daher kann man natürlich sagen, obwohl das also im Beispiel nicht diskutiert wurde, der Krieg ist dann auch sowas. Nicht? Da übernehmen wir die Schuld, teilweise ja, manche meinen sogar die positive Verantwortung, weil sie meinen, sie müssen den Krieg führen, aber da geht es sozusagen um die individuelle Schuld. Und das andere, dass das gelingt, das ist eben Gottes Werk. Und Gott ist da involviert in viele Taten. Nicht? Stellen Sie sich nur vor, Sie schmeißen eine Bombe und die geht nicht an. Das kann ja Gott alles verhindern. Er macht es nur nicht. Und deshalb ist eben die Frage, wie weit er da involviert ist mit Schuld und inwieweit nicht, eine recht zentrale Frage. Und das hat man eben mit dieser Aneignungstheorie gelöst, indem man sagt, ohne Gottes Wille und Kraft geht nichts, aber die Aneignung, die ist eben das, was moralisch entscheidend ist. Und um es jetzt nur noch anzudeuten, das Ganze lässt sich natürlich verkomplizieren, wenn man dann noch die Frage stellt, ja, dann muss aber auch Gott mir noch die Kraft der Aneignung geben, sonst schaffe ich das gar nicht. Und je weiter Sie das dann durchspielen, und da gibt es eben eine Palette von Begriffen, die das immer unverständlicher werden lässt, obwohl es in der Sache ja ganz einfach ist. Im Prinzip ist es dann so, je mehr Gott macht, Sinne von allmächtig, dass er alles macht, desto weniger bleibt für mich übrig. Aber es muss immer noch so viel übrig bleiben, dass ich überhaupt eine Schuld haben kann. Es steht an einer Stelle im Koran, Gott schafft alles, was ihr tut. Euch und alles, was ihr tut. Wenn das absolut gelte, habe ich überhaupt keine Schuld. Nicht? Und das ist ein Problem, was ja auch in der christlichen Tradition eine Rolle gespielt hat. Nicht? Stellen Sie sich mal vor, ich will jetzt nicht zu viele Beispiele nehmen, nur eines. Die Erlösung, wird gesagt, ist im Christentum abhängig gewesen vom Tode Jesu am Kreuze. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Judas hätte ihn gar nicht verraten. Dann wäre das alles ein Flop. Ja, ich meine, nicht oder vorher wäre irgendwas schief gelaufen. Das heißt, Sie brauchen eine ganze Reihe von Aktionen, damit überhaupt diese Entwicklung eintreten kann. Und da entsteht dann auch diese etwas komplizierte Überlegung, dass man dann sagt, sind die eigentlich schuld? Nicht in welchem Sinne tragen die Schuld, wenn es erforderlich ist, damit das überhaupt funktioniert? Nicht, wenn der Pilatus Jesus freigesprochen hätte, was wäre dann eigentlich passiert? Und ist dann Pilatus schuld, wenn er ihn nicht freispricht? Nicht, und das haben sie natürlich im Islam mit anderen Beispielen auch. Ich habe ja das eben am Beispiel, wenn ich jemanden umbringe, gezeigt. Sie können das also in beliebigen Varianten durchexerzieren. Und dann stellen Sie immer fest, wenn überhaupt gilt, was im Koran in der 99. Sure steht, jedes Stäubchen an Gutem und jedes Stäubchen an Bösem wird auf die Waagschale gelegt. Und entscheidet sozusagen über Paradies oder Hölle. Wenn das gilt, dann kann es ja nur gelten, wenn irgendeine Schuld mit mir zusammenhängt. Und nicht, wenn ich sage, ja, Gott hat mich so geschaffen. Denn es gibt im Koran auch die Stellen, wo es heißt, Gott leitet recht, wen er will, und führt in die Irre, wen er will. Ja, was ist dann mit der Schuld dessen, der in die Irre geleitet wird? Da sagt er, unter Gott angehoben, kann schon nichts dazu. Also von daher hat man dieses Problem immer. Und es ist auch interessant, dass man es nicht im Islam so einfach auf den Teufel schieben kann. Denn der Teufel kommt eigentlich in der islamischen Tradition, speziell dann in der islamischen Mystik, recht positiv weg. Die Frage ist für die Engel, dass sie vor Gott, also von Gott aufgefordert werden, eine Dilemma-Situation zu lösen. Dilemma heißt in dem Zusammenhang, egal was sie machen, sie ist immer falsch. Sie sollen sich vor dem von Gott erschaffenen Adam niederwerfen. Das ist die Forderung an die Engel. Und das Verb für niederwerfen ist das Verb, das man nimmt, nur für das sich niederwerfen vor Gott im monotheistischen Bekenntnis. Und dann gibt es eine Gruppe, die eben sagt, ja, das Befehl ist Befehl, das mache ich. Das sind dann die Engel. Die haben aber im Prinzip auch was falsch gemacht, denn sie haben sich vor einem Menschen niedergeworfen, was sie nicht hätten machen dürfen. Und dann gibt es eine andere Gruppe, man könnte sagen, das sind die Prinzipienreiter, die sagen also, egal was kommt, Monotheismus um jeden Preis, und da lassen wir uns auf nichts ein und nehmen auch alles, was negativ ist, an Konsequenzen in Kauf. Das sind die Teufel. Die Frage ist jetzt, wieso? Ist natürlich klar, wenn Gott seine Diener aussucht, kann er nicht Typen brauchen, die bei jedem Befehl fragen, ob sie ihn ausführen dürfen. Das ist unbrauchbar. Aber sie sind nicht schlecht, weil sie ja im Prinzip eben an dem festhalten, was sie eigentlich machen sollen, sich nur vor Gott niederwerfen. Und deshalb gibt es in der islamischen Tradition so eine relativ charmante Einstellung gegenüber dem Teufel, dass man sagt, naja, Gott honoriert, dass da einer sagt, also ich nehme alles in Kauf, um eben nicht dieses eine Prinzip zu brechen. Während eben die anderen als Diener brauchbar sind, weil die sowieso jeden Befehl ausführen. Aber das war jetzt mehr, als Sie gefragt haben. Gut. Ja, andere Fragen? Ja. Die Herrschaft der Muslime oder die Einstellung der Muslime gegenüber anderen Religionen war doch immer verhältnismäßig moderat. Die Mauren in Spanien haben geduldet, dass die Juden auch schon einigermaßen diese Religionen ausüben konnten. Aber in Europa war es ja nicht der Fall, bei uns hier zu fragen. Kann man begründen, warum das nicht die Kontrollen hat? Ja, es ist schwieriger. Also man muss folgendes, also erstens ist es in Spanien auch nicht immer so toll gewesen, wie das jetzt angedeutet wurde. Als die Almohaden kamen, musste der Maimonides auch fliehen. Also das war nicht immer das goldene Paradies. Es ist so, ich habe ja schon gesagt, dass der Koran wie jedes heilige Buch unterschiedliche Phasen kennt und unterschiedliche Aussagen. Und im Grunde genommen ist es im Koran und ganz speziell so, dass wir zwei Phasen unterscheiden. Eine erste, der Predigt in Mekka, die geht von ungefähr 610 nach Christus bis zur Auswanderung des Propheten 622, was dann zugleich der Beginn der islamischen Zeitrechnung und die Emigration Mohammeds nach Medina ist. Und dann die Phase in Medina von 622 bis zum Tode Mohammeds 632. Sie können das auch etwa in der Reklamübersetzung und in manch anderer ganz gut überprüfen, was ich jetzt sage, denn in der arabischen Ausgabe des Koran und in der Reklamausgabe ist das nachgemacht, wird bei jeder Sura, also jedem unterschiedlich langen Textstück des Koran, insgesamt 114 Suren, die den Koran praktisch darstellen, angegeben, ob die Sure in Mekka oder in Medina geoffenbart wurde. Also man kann sozusagen die mekkanischen Suren getrennt lesen. Immer nur gucken, geoffenbart in Mekka oder geoffenbart in Medina. Wenn man das macht, stellt man fest, dass die mekkanischen Suren gekennzeichnet sind durch zwei Grundaussagen. Es gibt nur einen einzigen Gott und es gibt eine Verantwortung des Individuums, Mann wie Frau, für alle Taten im jetzigen Leben über den Tod hinaus in einem allgemeinen Endgericht. Da kommt das mit dem Jesus Stäubchen an Gutem und Jesus Stäubchen an Bösem, wird auf die Waagschale gelegt. In dieser Phase geht auch der Koran, sage ich mal, um nicht zu sagen Mohammed, davon aus, dass diese Botschaft mehr oder weniger die gleiche ist wie die der Juden und Christen und dass eine große Harmonie besteht und eigentlich auch ein gutes Zusammenwirken zwischen den Religionen. Und dann kommt die medinensische Phase. Es wird zum ersten Mal die Umma gegründet, eine Art Stadtstaat, der dann ausgeweitet wird und zum Islamischen Reich wird. Noch vor Gründung dieser Umma wird ein Vertrag geschlossen mit allen in Medina anwesenden Stämmen, darunter auch fünf jüdischen. Und dieser Vertrag heißt in der Fachsprache die Verfassung von Medina. Er findet sich nicht im Koran. Er gilt heute als authentisch und wird berichtet in der Mohammed-Biografie des Ibn Ishaq. Und dort wird also festgelegt, dass es ein Bleiberecht auch für Nicht-Muslime innerhalb des Islamischen Reichs gibt, eben für die Juden, die jüdischen Stämme. In der späteren, und dann kommen natürlich in dieser Phase ziemlich konkrete Anweisungen, nicht nur, dass man nicht stehlen soll, sondern was passiert, wenn einer stiehlt, nämlich Hand abhacken und dann bei Ehebruch und so weiter. Also dann kommt all das, was wir unter diesen Handstrafen, den Körperstrafen verstehen, die in der Scharia dann später systematisiert werden. Und es verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Muslimen und Juden. Gewissermaßen bei jeder verlorenen Schlacht wird suggeriert, dass irgendeiner der jüdischen Stämme auf der Gegenseite als Kollaborator mitgewirkt hat und deshalb werden sie vertrieben. Und jetzt kommt ein Problem. Und das ist ein Problem, das bis heute besteht. Wie geht man mit all diesen unterschiedlichen Aussagen um? Es gibt die Tendenz dann zu sagen, gut, es gibt Aussagen, die werden revidiert. Man nennt das in der Fachsprache abrogiert. Also es wird zum Beispiel zeitweise zugestanden, dass man auch drei Göttinnen in Mekka verehren darf. Das wird später zurückgenommen. Dann ist das wie beim Testament, die letzte Version gilt. Nun ist es aber so, es gibt eine ganze Reihe von Versen, die diesbezüglich sehr viel problematischer sind. Also nehmen wir mal zwei in der Sure 9, die immer zitiert werden, wo es im Kern heißt, Sure 9, 5 und dann 29, wo ihr die Ungläubigen findet, und das bezieht sich da darauf Juden und Christen, bringt sie um. Schlagt sie tot, es sei denn, sie bekehren sich zum Islam. Die Frage, vor der auch heute die Diskussion im Islam steht, ist, sind diese zwei Verse bestimmten konkreten Situationen geschuldet oder gehören sie zur Universalbotschaft des Koran? Die ISIS-Leute würden sagen, das ist wie eine Gebrauchsanweisung für uns. Und das muss umgesetzt werden. Komme, was wolle. Dann stellt sich allerdings eine andere Frage. Ich will das hier konkretisieren. Frau Hübsch von der Ahmadiyya-Gemeinde hat neulich erzählt, sie wurde zu einer Talkshow ins Fernsehen eingeladen mit Pierre Vogel. Und Pierre Vogel ließ sich vorher die Liste derer geben, die kommen. Und als er den Namen Hübsch las, hat er abgelehnt zu kommen. Frage, warum? Frau Hübsch erklärt das folgendermaßen. Sie sagt, sie hätte ihn gefragt, ob diese beiden Verse, wenn er sich da immer konkret sozusagen als Gebrauchsanleitung drauf beruft, 124 Verse, die für Toleranz sind, außer Kraft setzen. Ob diese zwei Verse sozusagen gegenstandslos machen, dass mit Ausnahme dieser Sure 9, in der sie stehen, alle 113 restlichen Suren mit dem Satz beginnen, im Namen Gottes des Barmherzigen und Allerbarmers. Bedeutet das, dass diese ganze Botschaft annulliert wird? Nur wegen dieser paar Verse? Oder muss man das Ganze eben von einem anderen Aspekt her interpretieren? Und das ist im Grunde genommen der Hintergrund, der immer wieder in der Geschichte diskutiert wurde, wenn es um die Frage Toleranz oder Nicht-Toleranz geht. Es gibt Phasen, lange Phasen der Toleranz, wo man sagt, ja, in dieser Verfassung von Medina, da wird ja ein Bleiberecht den Nichtmuslimen innerhalb des islamischen Reichs zugestanden, jedenfalls den Christen und Juden, teilweise auch denen aus dem Hinduismus, wenn sie monotheistisch waren. Denken Sie daran, das ist ja auch ein Problem in Indien gewesen, eine muslimische Herrschaft gegenüber einer Hindu-Mehrheitsbevölkerung, die oft polytheistisch war. Also sind es die Toleranzverse, die letztlich die Botschaft darstellen, oder sind es die intoleranten Verse, von denen behauptet wird, dass sie gelten? Und die Meinungen im Laufe der Geschichte variieren, und jeder konnte sozusagen immer seine Legitimation in dem einen oder dem anderen finden. Und da kommen dann auch die politischen Umstände dazu, die eben klar machen, was Herrschaft im Bund mit der Religion anstellen kann und was sie nicht anstellen muss, wenn sie zum Beispiel, wie als Ausgangspunkt heute Vormittag ja beginnend gesagt wurde, zum Ziel hat, dass der Herrscher sagt, wir holen das Wissen aus allen Herkünften, auch wenn es aus China kommt, solange es uns nützt. Da ist noch Zeit für andere Fragen. Dann kann ich nicht so weit gucken, ob sich da hinten jemand meldet. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, bitte. Nachdem, was wir jetzt Gott nee. Gehört, dass wir an den weißen Gott glauben. Ja. Richtig. Also, Sie haben nur gehört, dass ich einen Koranvers zitiert habe, wo Ungläubige mit Christen gleichgesetzt wurden und Juden. Es gibt aber zig Verse, wo das eben nicht ist. Und wo zum Beispiel in der Sura 29 steht, unser Gott und euer Gott ist ein und dasselbe. Ihm sind wir unterworfen. Aber diese Frage, im Übrigen, ist eine Frage, von der ich glaube, dass sie im Augenblick, nur um das mal zu aktualisieren, in vielen Islamkreisen der Mehrheit der Muslime positiv entschieden ist zugunsten ein und desselben Gottes. In der katholischen Kirche hat man diese Überzeugung auch in dem Konzilstext über das Verhältnis der Kirche zu den sogenannten nichtchristlichen Religionen, wird das Wort nicht Allah, sondern Deus, Gott, beim Text über den Islam benutzt. Und Johannes Paul II. Hat der Jugend in Casablanca 1989 bei einer Reise gesagt, wir glauben an denselben Gott. Aber im Juni oder ich glaube im Juni oder Juli dieses Jahres war in der neuen Presse eine Diskussion zwischen Bischof Meister und Frau Mohageki. Und in dieser Diskussion wurde auch gefragt, ob eigentlich das derselbe Gott ist. Frau Mohageki von den Muslimen sagte, ja, das ist ganz klar für mich, das ist ein und derselbe Gott, berief sich auf den Koran und so weiter. Meister konnte sich zu dieser Aussage nicht durchringen. Der sagte, ja, das wird sich sozusagen im Jenseits entscheiden. Ja, also es gibt im Augenblick in der Tat zwischen den Katholiken und den Protestanten in Deutschland eine ziemliche Diskrepanz hinsichtlich der Frage, ob das ein und dasselbe Gott ist. In der katholischen Kirche ist man für die Gleichheit. In der evangelischen ist das nicht so. Es gibt eine Stellungnahme der EKD, wo das auch sehr offen angesprochen und letztlich nicht entschieden wird. Wobei ich persönlich sagen muss, ich habe da gewisse Probleme. Nicht, weil ich katholisch sozialisiert bin, sondern auch vom Philosophischen her. Ich habe da gewisse Probleme, das nachzuvollziehen, denn für mich ist eindeutig, wenn es überhaupt einen Gott gibt und nicht mehrere oder keinen, dann müsste es eigentlich doch klar sein, dass man über den redet, wenn man über Gott redet. Ja, so stelle ich mir das vor. Ist vielleicht ein bisschen primitiv gedacht, aber nicht, dann kann ich zwar akzeptieren, dass man sagt, ja gut, die sagen was Falsches über ihn und wir das Richtige oder umgekehrt. Aber dass man dann noch die Frage stellt, ob man überhaupt über den redet, ja, über was soll man sonst reden? Und dann kommen die also und sagen, ja, das ist nur ein Götze. Götzen, die gibt es ja nicht. Also insofern brauche ich auch nicht drüber reden. Also, wie gesagt, das ist eine heikle Frage. Aus meiner Sicht kein Problem, aber wie ich also jetzt gerade auch wieder in diesem Artikel da in der neuen Presse gesehen habe, also auch bei Bischof Meister nicht so eindeutig, wie ich gedacht hätte, dass der meinem simplen Raisonnement folgt. Und insofern haben sie natürlich in allen Religionen diese Interpretationsprobleme und den Streit, wie man damit umgeht. Nur eine Bemerkung zu den gleichen Gott und gleichen Religionen, gleichwertige Religionen. Soweit ich die Moslems kennengelernt habe, auf der Tief, Ich meine, es gibt zwar den gleichen Gott, aber es ist nicht die gleiche Religion, nicht gleichwertige Religion. Ja. Der Islam ist die einzige vollständige Religion, die andere Religion davor waren alle unvollständig. Deswegen ist jeder Mensch verpflichtet zum vollständigen Glauben zu gehen. Ja, die Konsequenz aus diesem Gedanken ist ja die, also der Gedanke ist, dass sozusagen Judentum und Christentum nur Vorläuferreligionen sind, unvollständig, korrekturbedürftig und dann in der Vollendung im Islam zur Blüte kommen. Und die Konsequenz ist, dass man dann sagt, also man kann natürlich zulassen, dass die dann noch sozusagen auf dem Weg zur vollen Wahrheit sind. Man kann aber nicht zulassen, dass jemand, der die volle Wahrheit schon hatte, rückfällig wird in Halbirrtümer. Und von daher hat es ja innerhalb des Islam in der Tradition immer das Problem gegeben, ob jemand aus dem Islam austreten darf. Dass man in ihn eintreten darf, das war kein Problem. Aber ob man wieder raus kann. Inzwischen gibt es ja auch den Verein der Ex-Muslime in Deutschland, sodass wir sehen, dass es natürlich Menschen gibt, die ausgetreten sind. Und es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Stellungnahmen, auch von hochrangigen Theologen, die meinen, also diese traditionelle Position könne man auf Dauer nicht aufrechterhalten. Aber auch das ist Gegenstand von Debatten. Und vielleicht sozusagen über das eigentliche Thema dieses Vormittags hinausgehend ist es wichtig, Folgendes mitzunehmen und zu sehen. Wir haben uns angewöhnt, auch gerade in den Medien, immer nur eine Position für die islamische zu halten. Ganz so einfach ist es nicht. Und es ist wichtig zu sehen, dass es innerhalb des Islam unterschiedliche Richtungen und Debatten über die Richtungen gibt. Und deshalb muss man, wenn man ernsthaft über bestimmte Punkte redet, das gilt auch, wenn man über den Dschihad redet oder über die Auslegung bestimmter Koranverse, sehen, dass da Divergenzen sind. Und sich nicht einfangen lassen durch Leute, die dann sagen, ja, wir meinen aber die echten Muslime. Nicht? Die Frage ist ja, wer ist echter Muslim? Ich kann das nicht entscheiden. Ich will es auch nicht entscheiden. Für mich ist jeder ein Muslim, der von sich behauptet, er ist ein Muslim. Denn wie soll ich denn das sonst feststellen? Und wenn dann andere was anderes sagen, also ich habe das sehr öfter auch in Debatten mit Muslimen, die dann sagen, ja, also das sind keine Muslime, dann sage ich, aber sie geben ja zu, dass sie von sich sagen, sie wären Muslime. Dann sagen sie, ja, aber sie sind keine. Das heißt, diese letzte Frage, das ist eine dogmatische. Die können Sie glauben oder entscheiden, wie Sie wollen. Für mich als Außenstehenden ist jeder ein Muslim, der von sich behauptet, er wäre ein Muslim. Und dann kann ich nur feststellen, es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Und nochmal möchte ich den Rabbiner Lengel zitieren, der ihm sagt, im Grunde genommen kann man heilige Bücher ohne Interpretation und ohne Kommentar gar nicht lesen, weil eben so unterschiedliche Auslegungen mit einer Rolle spielen. Deshalb ist es auch nicht so weiterführend, wenn man dann sagt, ja, lesen Sie mal den Koran. Nicht? Also, dann kommt man leicht in die Versuchung, dass man so ähnlich wie bei den Salafistenständen, wo dann steht, lies, und man den Koran kriegt, die Frage stellen muss, ist das Englisch oder Deutsch? Gut. Ja. etwas kurz zu diesem Widerspruch zwischen Sunniten und Schiiten sagen? Ja, es ist kein Widerspruch, sondern es sind unterschiedliche islamische Traditionen. Die Schiiten sind entstanden nach, also da gibt es auch einen Streit, ob das stimmt, aber wir gehen mal von der einfacheren Lösung aus. Nachdem Ali ermordet worden war als Kalif, vierter Kalif und Schwiegersohn des Propheten, da gab es eine Partei Alis, die sah, dass Muawiya mit den Umayyaden eine Erbdynastie einführte und die gesagt haben, wenn schon erblich, dann nur innerhalb der Familie des Propheten. Und deshalb waren die für Ali uns, dessen Kinder und dann Kindeskinder und so weiter. Insofern ist es zunächst ein politischer Streit um die Führung innerhalb des Islam. Dieser Streit hat dann allerdings neue Dimensionen gewonnen, weil alle möglichen Gruppierungen, die innerhalb der Sunniten, also des Mehrheits-Islams, sich nicht mehr halten konnten, in den schiitischen Kreis untergetaucht sind, sodass im Laufe der Jahrhunderte aus dem Schiitentum sozusagen eine legale und permanent existierende Oppositionsbewegung geworden ist, die ein gebrochenes Verhältnis zur etablierten Macht hat und an vielen Putschen beteiligt war und von daher sich dann irgendwie auch oft in eigenständigen Herrschaftssystemen, Fatimiden in Ägypten nenne ich nur, oder die Safawiden in Iran etablieren konnte. Sie sind also sozusagen bis heute nicht ausgestorben, aber sie stellen immer noch eine Bedrohung für die Sunniten dar und haben das dann auch ideologisch teilweise verarbeitet, indem natürlich der allmächtige Gott weniger betont wird als die menschliche Handlungsfreiheit, denn anders kann man ja nicht erklären, dass die nicht siegen politisch, die es eigentlich verdient hätten und immer die anderen an der Regierung sind. Denn außer Ali war nie ein schiitischer Imam Kalif. Nun muss man sagen, es gibt keinen Kalifen mehr, es gibt auch keine direkten Imame in diesem Sinn mehr bei den Sunniten, Schiiten. Im sunnitischen Islam ist die Herrschaft praktisch auf die Staatsoberhäupter übergegangen und die religiöse Leitung auf die Muftis mit ihren Grundsatzurteilen. Und im schiitischen Bereich ist praktisch die Vertretung des Imam durch Leute repräsentiert, die man neuerdings Zeichen Gottes nennt, arabisch Ayat Allah in der kontrahierten persischen Form Ayatollahs. Und die leiten sozusagen die Gemeinde und legen die Entwicklungen aus, sodass man sagen muss, es gibt deutliche mentale Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten, aber im Prinzip sollte da doch die Einheit überwiegen, obwohl politisch, das muss man sehen, eben auch Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen immer wieder geschehen. Der bekannteste und vielleicht radikalste Fall sind die unterschiedlichen Interessen und Akteure im Konflikt in Syrien, wo Iran als schiitische Macht den Assad als schiitische Untergruppe unterstützt und Saudi-Arabien eigentlich eine völlig antischiitische Position hat und die Sunniten an die Regierung bringen möchte. Gut, ich glaube, es ist jetzt genau 1 Uhr. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.